Schönen guten Abend, hallo. Es liegt an mir, dass wir so spät senden. Ich bin der Abel, ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt und ich habe es nicht hinbekommen, meine Mikrofoneinstellung rechtzeitig zu fixen. Ja, und dank Abel bin ich noch pünktlich zum Stream da. Schönen guten Abend. Na, Glückwunsch, ihr beiden. Hallo, guten Abend. Also es ist praktisch Sonntagabend, 18 Uhr und ihr wisst ja, der ganze andere Kram, die Weltraumaffen sind da. So, dann wollen wir mal hoffen, dass das hier irgendwie jetzt ein bisschen besser funktioniert alles. Ja. Und womit fangen wir heute an? Ah, wir fangen heute an mit der Spur des Geldes. Ja, follow the money, wie es so schön heißt. Und was hat der Herr Fleischhauer hier entdeckt? Ja, der Herr Dass Fleischhauer hat. linke Organisationen mit staatlichen Geldern unterstützt werden? Der Herr Fleischhauer hat entdeckt, was wir schon lange wissen, im Endeffekt. Ich habe jetzt gerade hier, sehe ich keine Affen. Oh, heute ist ein Scheißtag, was das angeht. Weiß nicht, woran das Ja. jetzt wieder liegt. Stücken der Technik, ne? So ist das. Der Herr Fleischhauer hat entdeckt, was wir schon lange wissen, nämlich dass es in Deutschland eine Industrie gibt inzwischen, und zwar eine Industrie, die davon lebt, überall Hass zu entdecken und Hass zu sehen. Also nicht zu säen, sondern zu sehen. Ja, also es geht um diese üblichen Verdächtigungen. Es geht um die Amadeo-Antonio-Stiftung. Es geht um No Hate Speech und wie sie alle heißen. Das Ganze hängt da an der Hengame auf, an der Geschichte mit der Polizei. Das hatten wir ja letzte Woche auch schon ausführlich. Inzwischen ist ja klar, dass es keine Klage von Herrn Seehofer gegen die Taz geben wird. Und der Herr Fleischhauer hat jetzt endlich mal rausgefunden, dass das halt gibt, dass hier Millionen an Steuergeldern in solche NGOs gesteckt werden, die eigentlich nichts Besseres zu tun haben, als brave Bürger zu diffamieren, was ja eigentlich nicht der Sinn sein kann. Finde es eigentlich ganz gut, dass endlich mal Mainstream-Medien wie hier der Fokus das aufgreifen. Ja, die kommen ja nur ein paar Jahre zu spät, aber besser spät als nie. Also. Naja, der Fokus, der fährt ja sowieso irgendwie diese zweigleisige Strategie, dass er zu einem Thema immer einen Artikel aus der einen Perspektive und einen Artikel aus der anderen Perspektive macht, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Allerdings machen die das wahrscheinlich eher nicht, weil sie neutral sein wollen, sondern weil sie mehr Reichweite haben wollen. Also ich denke mal, genau das Gegenteil zu diesem Artikel wird man auf Focus auch finden können. Ja, aber wie gesagt. Meinungspluralismus. Ja, der plädiert er war ja auch ein bisschen für, ne? Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, indem man dann sagt, dass eben auch das bisschen Beleidigung oder so, das muss auch mal drin sein, dass sich die Leute eben früher auch mal beleidigt hätten, ohne dass man gleich vors Gericht geht oder so. Da hat er natürlich ganz recht. Das war eigentlich eine Art Befreiungsschlag für die Hengame und ihre Leute, dass das mit ihnen Gericht kam. Sonst, ja, weiß ich nicht. Also, da hätten sie ja sich nicht auf die gute Seite schlagen können, als die armen Verklagten wegen einem Scherz oder so. Wer sich in der Szene einen Namen gemacht hat, darf darauf vertrauen, dass es immer einen Podiumsplatz gibt. Dann sitzt man bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Halle, um über nicht-binäre Geschlechtsidentität Auskunft zu geben. Oder bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu einem Vortrag zu queer-sozialistischen Perspektiven nach Corona. Oder die neuen deutschen MedienmacherInnen buchen einen für einen Kurs zur Hassrede im Netz. So hangelt man sich von Auftritt zu Auftritt. Man wird dabei nicht reich. Aber es langt für die 53 Quadratmeter in Kreuzberg-Friedrichshain. Und was ich ganz interessant finde, was wir ja noch nie so wirklich, also wir haben schon über die Stiftungen der Parteien geredet, aber nie über die Etats. Und da sagt er hier auch interessante Sachen, nämlich die Böll-Stiftung 63 Millionen Steuergelder im Jahr, Rosa-Luxemburg-Stiftung 64 Millionen, die Friedrich-Ebert-Stiftung 170 Millionen, also Ja. ja. Das ist also weit mehr als nur die 100 Millionen, die Demokratie Leben verplempert jedes Jahr. Ja. Ja, aber wessen Steuergelder sind denn das eigentlich? Deine, meine, unsere? Okay, was können wir dagegen machen? Kann der Staat nicht irgendwie, keine Ahnung, transparent werden? Ich frage mich halt, warum wir diese Stiftung von den Parteien überhaupt finanzieren müssen. Transparent ist es ja, ne? Man sieht ja, wie viel Geld die kosten oder kriegen. Ja gut, das mit diesen parteinahen Stiftungen ist ja an sich verankert. Das Problem, was ich da eher sehe, also ich sehe da natürlich ein Problem mit den blödsinnigen Programmen und dass sie viel zu viel Geld bekommen. Allerdings sollten dann auch alle Parteien die Möglichkeit bekommen, solche staatsnahen Stiftungen durch Staatsknete finanzieren zu können. Das wird ja einigen Parteien nicht unbedingt erlaubt, ne? Du meinst einer Partei? Ja, eine große, die immer in den Nachrichten ist. Es gibt ja auch andere Parteien noch, denen es verweigert wird, ja. Wie zum Beispiel den Violetten. Die Violetten, beste Partei, ist meine Partei. Das sind die mit Doch, den grau logischen ist doch grau, Fliegern, ne? grau nicht. Ja. Das sind die mit Karotten, mit Tarotkarten legen und so in der Politik. Sind das ja früher auch yogische Flieger promotet. Oh Ja, ja, die das, yogischen Flieger sind die besten. Ne? ne? Ja. Wenn wir 100.000 yogische Flieger haben, können wir den Weltfrieden herbeimeditieren. Ach so. Ja, genau. Und die sollten auch alle von Staatsknete bezahlt werden, die yogischen Flieger. Der Slogan "Hass ist keine Meinung" ist gefährlicher Blödsinn. Ach, der Herr Dieringe, der hat so oft recht. Ja, also ich habe den Artikel noch nicht gelesen, weil hinter Paywall, aber ich dachte mir einfach, ah, das ist doch ein gutes Zeichen, wenn jemand mit so viel Ahnung wie der Herr Dieringe da irgendwie sich betätigen darf, dann ist das schon mal irgendwie was Gutes, dass zumindest theoretisch so die Masse sich informieren kann, dass da was nicht stimmt, wenn Leute proklamieren, dass das keine Meinung ist. Also, ja. Ich fand es auf jeden Fall gut. Mich hat es auf jeden Fall gefreut. Auch. Wenn ich oftmals bei so Artikeln immer das Gefühl habe, das ist ein Alibi-Artikel, damit die ganze Maschinerie sich nicht komplett selbst diffamiert, aber ja, mal gucken. Also das, was ich halt seltsam finde, ist, Hass ist keine Meinung, aber der Staat hat sich meine Webseite angeschaut, Dead Safe Space, ne, und hat dann gesagt, ja, das ist zwar schon Hass da, so antisemitisches Zeug unter anderem und ganz gefährlich, aber es dient der Meinungsbildung, weil das Format der Seite eben darauf ausgerichtet ist, dass jeder halt kontroverses Zeug sagen kann und es dann bewerten und so hinterfragen soll, weißt du? Also ist Hass doch eine Meinung, kommt aufs Format an. So. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Was ist denn dann Hass, wenn es keine Meinung ist sozusagen, beziehungsweise, ja, das ist ein Bezahlartikel, konntest du nicht ganz lesen, ne, wie er das dann ausführt. Ne? Ich werde mal meinen Vater anhauen, der hat ein Weltplus-Abo. Vielleicht kriege ich den bis dahin gelesen, bis nächste Woche oder so. Ich habe auch schon überlegt, ob man nicht so ein Abo machen kann, wo man gleich mehrere Zeitungen drin hat oder so. Ich finde, 10 im Monat würde ich das vielleicht nochmal in Betracht ziehen, ja. Mittlerweile ist ja doch ziemlich vieles hinter der Paywall, ne? Aber nur für die Welt alleine? Ja. Das hier ist von Abel. Ja, hier haben wir mal wieder den James Lindsay at Conceptual James. Der hat interessante Vergleiche zwischen Liberalismus beziehungsweise klassischem Liberalismus und Antirassismus. Und wenn du da draufklickst, dann können wir uns die im Detail angucken. Also scheinbar helfen diese Kärtchen ganz gut seinen Followern Gespräche zu führen, die dazu führen, dass eben diese antirassistische Ideologie, erstens erkannt wird, was sie ist, zutiefst antiliberal, also liberal nicht im Sinne von US-amerikanischen Diskurs, dass du halt linksliberal bist, beziehungsweise progressiv liberal, sondern halt liberal im Sinne von vor 200 Jahren liberal. Also. Und das ist halt ganz interessant, dass sozusagen der Antirassismus sozusagen komplett andere Positionen vertritt, wie es der Liberalismus eigentlich nicht zulässt. Und der Liberalismus halt der Konsens ist und das, was Antirassismus ist, einfach nur progressive Ideologie, die die Menschen ein rassisches Bewusstsein überstülpt, was halt dazu führt, dass sich halt auch viele Menschen eben nicht für den Antirassismus entscheiden, sondern für die Feinde, also für die richtigen Rassisten. Für die Feinde des Antirassismus als Ideologie. Und das ist halt eher ungut, wenn das rassische Bewusstsein der Bevölkerung zurückkehrt. Also. Ja, also. Ewig lange Diskussionen, aber scheinbar muss man die immer und immer wieder führen. Also. Ja, auch wenn sie einem irgendwann wahrscheinlich langweilig werden. Aber das geht mir mit Gamergate-Diskussionen ja genauso. Ja, es ist nur dieses Wiederkehrende, ne? Irgendjemand meinte, dass in den 30ern oder so haben sie die Mohrenkneipen haben sie verboten und umbenannt und so weiter. Und das machen sie jetzt wieder, fangen sie wieder an umzubenennen. Also die Geschichte wiederholt sich aber vielleicht auf eine andere Art, beziehungsweise die Leute meinen das dann möglicherweise anders, aber rauskommt wird dasselbe. Dass dann aus der Öffentlichkeit oder aus dem öffentlichen Bild diese Mohren verschwinden oder so. Finde ich halt auch nicht gut. Ja, das überhaupt als Antirassismus zu bezeichnen, man kann es auch einfach als ja, Autoritarismus bezeichnen. Ja, weil es geht ja um nichts anderes, außer anderen Leuten etwas aufzuzwingen, etwas abzuverlangen und Konsequenzen anzudrohen. Das ist autoritär, das ist nicht liberal. Ganz genau. Ja, hier wieder die Gesellschaft umzubauen nach seinen eigenen Vorstellungen. Und das gehört dann dazu, ne, klar. Hier haben wir mal wieder das Projekt Veritas, die hatten wir ja schon öfter. Auch hier bei uns. Hier haben sie jetzt ein Video gepostet, das wir heute leider nicht zeigen können, weil der Chris immer noch im Arbeitsstress ist und nicht da ist. Grüße gehen raus an Chris. Hier geht es darum, dass sie bei Facebook, also jemand bei Facebook undercover gefilmt hat, und zwar in der Abteilung, wo es darum geht, Dinge zu löschen. Und das ist ein ziemlich interessantes Video. Also hier zum Beispiel diese Dame, die wir hier in dem Bild sehen, die beäumelt sich da in dem Video darüber, dass sie Leute einfach für MAGA, also Make America Great Again, sperrt. Und ja, also es wird hier lustig darüber gewitzelt, dass man halt Leute sperrt wegen Trump, Pro-Trump-Sachen und I'm thinking, delete every Donald Trump post I see on the timeline. Ja, und das scheinen wohl mehrere Moderatoren bei Facebook so zu machen. Ja. Und auch, dass zum Beispiel, wenn Leute in eine andere Abteilung wechseln, dass sie sich dann richtig gehen lassen und dann einfach auch mal noch mehr löschen, als sie sowieso löschen würden und halt Sachen stehen lassen, die sie eigentlich löschen müssten. Yeah, I don't give no fucks. It's like 1 week left. What are they gonna do? Also, wenn ich jetzt eh hier aufhöre, dann lösche ich halt alles, was mir unter die Finger kommt. Ein anderer Clip, in einem anderen Clip sagt sie möchte alle, sagt jemand, sie möchte alle Republikaner löschen. Wenn er einen MAGA-Hut auf hat, dann werde ich die löschen, und zwar aus Terrorismusgründen. Ja, also läuft also bei Facebook auf jeden Fall. Man hat da wahrscheinlich einen Haufen Leute direkt von den Unis gekriegt, mit dem entsprechenden Gedankengut im Hirn. Und irgendwie kann es das ja nicht sein, dass man nach politischen Strömungen löscht oder nicht löscht. Sehr Ja, das gutes. ist, ja, das immer befürchtet wurde, ne? Das, was die ganze Zeit befürchtet wird darüber. Und das erklärt er dann vielleicht auch, warum gewisse Meldungen irgendwie zurückkommen, als dann doch nicht beanstandet oder so, ne? Dann wird der Ja. Chef vom Tisch oder so und sagt dann, ach so, das war nichts, tut mir leid oder so. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass Facebook diese Eingriffsrechte ja an sich nicht wirklich hat, wenn die sich auf dieses Plattformprivileg berufen wollen, dass sie halt nicht haftbar sind für Sachen, die da auf der von Usern gepostet werden. Da läuft ja jetzt gerade da wird ja jetzt gerade diese Kommission in Amerika einberufen, die aus der Executive Order von Donald Trump herauskommt. Und je mehr solche Stories es da gibt, desto die werden ja in dieser Kommission dann verarbeitet und quasi als Beweismaterial dann verwendet werden. Ich sage einfach mal Beweismaterial, als Hinweise verwendet werden, dass halt Facebook und andere dieses Section 230 Privileg nicht mehr genießen werden dürfen. Das ist jetzt einfach mal meine Prognose. Zumindest wird es versucht werden. Ja, ist Also, ja, also es wenn ist ja ja. solche Stories rauskommen, ja, in 1, 2 Monaten, wenn diese Kommission ihre Arbeit beendet hat, dann kommen die Konsequenzen. Deswegen erwarte ich, dass jetzt immer mehr solche Stories rauskommen werden. Und das ist ja auch eindeutig redaktionelle Arbeit, wenn ich nicht nach klaren Regeln vorgehe, sondern nach meinem Gutdünken. Ja, Facebook beruft sich ja auch, und das geht ja hier aus dem Text auch hervor, auf diese paar Ausnahmen wie ja, Nacktheit und persönliche Beleidigung, strafbare Sachen, Terrorismus und sowas. Diese Ausnahmen gibt es ja schon. In Deutschland haben wir ja nochmal das ganze NetzDG, was nochmal oben drauf kommt, aber wir reden ja jetzt von amerikanischen Verhältnissen. Und die berufen sich halt darauf, dass sie keinen redaktionellen Eingriff machen, sondern dass sie sich nur an diese Regeln halten würden, weil das ist ja, nur der hat doch einen roten Hut auf, das ist doch Terrorismus. Darum gebe ich als Grund Terrorismus an und damit versuchen die, sich rauszureden. Ah, um das NetzDG geht es dann auch hier. Hier haben wir einen Artikel im Missy-Magazin, jetzt hätte ich fast Pissy-Magazin gesagt, Missy-Magazin von Sibyl Schick, einer unserer Lieblingsaktivistinnen in Deutschland. Und die regt sich halt darüber auf, dass Gesetzesmühlen nicht nur Rechte zermahlen, sondern auch Linke. Seit das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeführt wurde, wird kritisiert, dass Rechte und Rechtsextreme es gegen Minderheiten und linksgesinnte Menschen missbrauchen. Mit organisierten, massenhaften Meldungen sorgen diese für Löschung und Sperrung von bestimmten Posts und Accounts. Davon sind eben überwiegend Minderheiten und Linke betroffen, weil sie im virtuellen Raum schlechter organisiert sind. Ich habe selten so eine dreiste Lüge gehört, Sibyl. Wer hat denn damit angefangen mit den organisierten Meldungen? Und wer hat denn damit angefangen, Leute Massen zu melden für irgendwas, was überhaupt nicht zu beanstanden war? Das wart ihr. Ja, die eine Seite wird auch wieder hergestellt, die andere nicht. Ne? Das ist auch ein Unterschied. Eine willkürliche Person, also die von einem Privatunternehmen angestellt und vielleicht ein paar Stunden in einem Weiterbildungsseminar gesessen hat, entscheidet, wessen personenbezogene Daten an Polizeibehörden gegeben werden. Was könnte schon schief gehen? Ja, das ist halt, wenn man so Änderungen und solche Gesetze herbeischreit, dann muss man sich nicht wundern, wenn die einen dann auch treffen, weil die gelten laut Grundgesetz halt für alle. Es gibt im Grundgesetz keinen Satz, der irgendwie linke Aktivisten oder Minderheiten. Das war ja auch so ein Argument, das bei dem Hengame-Ding oft gekommen ist, so von wegen, ja, die Frau ist doch marginalisiert und so. Wie kann man die mit dem gleichen Maßstab messen wie andere Personen? Es geht denen einfach nicht in den Kopf. Ja. Dazu kommt, dass die Perspektiven von Minderheiten der rechten Mehrheitsgesellschaft so gut wie überhaupt nicht bekannt sind. Das heißt, dass die rechte Mehrheitsgesellschaft keine Ahnung hat, wie Minderheiten denken, reden und handeln. Das führt in der Interaktion oft zu einer Art Schock. Es ist wirklich unglaublich lächerlich. Dazu kommt, dass Deutschland ein weißes Land ist und die deutsche Gesellschaft eine rassistische. Die logische Schlussfolgerung ist also, dass genauso wie die deutsche Gesellschaft auch die deutsche Polizei rassistisch ist. Dass innerhalb der Polizei rechtsextreme Netzwerke existieren, wissen wir bereits von investigativen Recherchen von JournalistInnen. Auch diese werden mit den Daten von NutzerInnen, die gemeldet werden, beliefert. Daten von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, werden rassistischen PolizistInnen auf dem Silbertablett serviert. Die neue Version des NetzDG ist gefährlich für Minderheiten und linksgesinnte Menschen. Sie ist nicht tragbar und muss schnellstmöglich geändert werden. Um das zu wissen, muss man weder links sein, noch einer Minderheit angehören. Man muss einfach nur zuhören. Nee, Sibyl. Nee. Ich bin der Erste, der dafür ist, das NetzDG wieder abzuschaffen, aber da jetzt irgendwelche Klauseln reinzufummeln, dass irgendwie du und deine Freunde nicht belangt werden können, das kann es nicht sein. Dann können Sie mal gesetzesfest formulieren, wie das funktioniert mit der Intersektionalität. Die kriegen doch nicht mal, Intersektionalität ist doch so ein löchriges Gebilde, damit kannst du nichts gesetzesfest formulieren. Das ist ja eben. Das ist so das, was sie ungefähr verlangt. Ja. Der Liberale als stolze Witzfigur. Was ist schon zu erwarten, wenn ein Neoliberaler ein Buch zum Thema Mündigkeit schreibt? Das war abzusehen, dass das Buch ausgehend von liberalen Illusionen eines alles bestimmten Grundkonflikts von Individuum und Gesellschaft bzw. Kollektiv gegen alles Soziale schießt und auf den Spuren von Hayek allem Demokratischen skeptisch gegenüberzieht. Es ist ein Usus, dass der reiche Chefredakteur der an Bedeutung verlierenden liberal-konservativen Zeitung Welt einen vermeintlich vorherrschenden linken und grünen Populismus in Deutschland sieht. Belege dafür seien die Konzepte von Diversity und Political Correctness, Das hält Porsche jedoch nicht davon ab, Merkels zweiten Kabinett lobend einen Diversity-Schein auszustellen. Mit einer Frau als Kanzlerin, Tochter eines Kommunisten, kinderlos Naturwissenschaftlerin, einem Schatzkanzler im Rollstuhl und einem vietnamesisch-stämmigen Flüchtlingskind als Wirtschaftsminister. Ja, da heult jemand rum, dass der Poschardt anscheinend böse ist. Also die Mündigmachung, die er meint, ist allerdings die Gefügigmachung vor dem ökonomischen Primat. Selbstredend lobt er auch gerne Gerhard Schröders Hartz-IV-Reform, die den Sozialstaat aushöhlte und den größten Billiglohnsektor Europas schafft und damit Millionen in die Armut trieb. Ich fand den Artikel ganz interessant, weil der irgendwie, weiß ich nicht, so vor 10 Jahren hätte der mich wahrscheinlich gefreut. So, ah ja, voll klug geschrieben. Und mittlerweile habe ich dann nur noch so ein, ja, komm jetzt, echt. Sonst hast du nichts zu erzählen. Also, ich fand es ganz interessant. Also, Erika kommt auch vor. Also, Steinbach. Seufzt. Ja. Aber es ist auch von der Philosophie-Fakultät Köln war der Artikel. Also, so viel ist da mit Philosophie und Substanz auch nicht mehr her. Also. Ah, da kommt schon der nächste Artikel. 90% of the 43,000 extremists on MI5 watchlists are Islamist terrorist suspects. As Priti Patel issues new woe to increase deportations. Ja, das Ding ist, von den ganzen Gefährdern in den Großbritannien sind halt 90% Islamisten. Und ja, ich glaube, der Wissen ist halt generell unfähig, an Minderheiten, die einen extremen Touch bekommen, Kritik zu üben. Ob das jetzt BLM ist, ob das jetzt Islamisten sind, was es auch immer ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der Westen da zum Teil einfach unfähig ist. Ich weiß nicht, warum. Warum das in den Institutionen so schief läuft. Also ich kann es mir in etwa vorstellen, aber ich vielleicht ist der Westen auch einfach da nicht so fähig. Also weil Rassismus und etc. pp. Ja. Stell dir das vor, du bist beim Geheimdienst und ein Anschlag passiert und du hättest den verhindern können, aber du hattest Angst, dass sich jemand als Rassist bezeichnet. Ja, oder hunderte von Frauen werden vergewaltigt und zwangsprostituiert, aber du sagst nichts dagegen, weil du hast Angst, dass du als Rassist gelten könntest. Ja. Aber hier haben wir gleich die andere Seite der Medaille, auch aus Großbritannien. Hier haben wir die Home Office Commissioner Sarah Khan, die sagt, ja, seit Black Lives Matter und George Floyd gibt es einen unglaublichen Anstieg von rechtem Hass und rechter verbaler Gewalt im Internet. Ich finde es toll, dass sie sich auf so Sachen konzentriert, während halt in ihrem Land hier mal 3 Leute niedergestochen werden, da mal 6 Leute niedergestochen werden, es Krawalle gibt, Denkmäler geschändet werden und so. Aber Hauptsache hier Frau Kahn schaut, dass es im Internet irgendwie vernünftig läuft. Das, ja. Und die Rechten exploit, also sie nutzen das aus, das Black Lives Matter Movement. Ich verstehe langsam nicht mehr, wie die Hirne fahren. Dass sie die ausnutzen lassen. Dass sich die Szenen, die man so sieht, die zusammengeschnitten werden, dass sich die ausnutzen lassen. Ja, das ist nicht alles das reine Gegenteil, ne? Ja, aber das ist doch alles, das ist ja alles anscheinend begründeter Hass und begründete Gewalt und was weiß ich. Also, ich verstehe nicht, wie man diesen Unterschied machen kann. Also klar, verstehe ich das, wenn man ein verkopfter, verhärteter Ideologe ist, klar, kann man das machen, macht es aber halt nicht richtig. Ich fand das einen hervorragenden Tweet. Ich kenne den Account gar nicht, aber ich fand einfach die Aneinanderreihung von merkwürdigen Buzzwords einfach genial. Hollow performative sanctimony, cynical social climbing, malignant self-absorption, pathological altruism, Chronic Midwit NPC Syndrome, Extreme Academic Media Cordycepting, Hyper Reality Brain Poisoning, Highly Transmissible Mental Illness and or Literal Frontal Lobotomization. Und wir sehen hier für die Leute, die uns nur zuhören, wir sehen ein Foto, wo lauter weiße Menschen das Buch White Fragility in der Hand haben und dazu dämlich grinsen. Und darunter der Kommentar, der erste gefällt mir auch sehr gut, die sehen alle aus, als hätten sie es in Therapie gelernt, so zu lächeln. Ja, dem brauche ich nichts hinzuzufügen. Hier haben wir eine Dame aus Australien. Sie sagt, mein Arbeitgeber hat zweimal meinen Namen falsch geschrieben und deswegen ist das wichtig. Also ich habe auch einen Namen, der gerne verunstaltet wird von Leuten, gerade auch von Leuten lustigerweise, die einen Migrantenhintergrund haben. Die kommen damit gar nicht zurecht. Die meisten Deutschen kommen damit zurecht. Aber ja. Wir können, wie schmerzhaft kann das sein, wenn der Name falsch geschrieben wird? Ein großer Angriff kann das auf einen Menschen sein, wenn sein Name falsch geschrieben oder falsch ausgesprochen wird? Wie schneeflockig kann man sein? Ja, ich hatte als Schüler mit 15 oder so, hatte ich mal einen Lehrer, der meinen Namen verwurstelt hat. Das fand ich als 15-Jähriger, fand ich das echt ätzend. Ne? Und natürlich ist es ein lächerliches Insult. Vor allem gehe ich nicht davon aus, dass man absichtlich ihren Namen falsch geschrieben hat. Das wird ein Versehen sein. Und ja, man kann da einen großen Aufriss draus machen, man kann es aber auch lassen. Oh, aua, aua, aua. Echt schlimm? Bist du nah dran oder so? Immer noch schlimm. Besser. Alles rassistisch. Noch weiter weg. Ja, wir haben heute leider massive Tonprobleme durch verschiedene Umstände. Es tut uns wirklich leid und wir geloben Besserung. Wir haben schon eine Dringlichkeitssitzung des Affenplenums anberaumt. Ich habe letztes Mal bewiesen, dass es so ist. Dass wir uns nicht rausreden. Ja, linke Politaktivisten wollen, dass man künftig eine Pizza mit Ananas bestellt. Pizza Hawaii sei problematisch. Auch eine Hawaii-Kennerin sagt, der Name sei Ausdruck einer zutiefst ignoranten Grundhaltung. Was, sind Ananas nicht von Hawaii? Oder die Kombination mit Schinken ist die nicht auf Hawaii gängig? Nee, ich glaube, der Toast Hawaii und die Pizza Hawaii sind schon eher auf unserem Dreck gewachsen, aber ja. Das ist ja mit den Dönerspießen, ne? Die gibt es ja in der Türkei auch erst, seit die in Deutschland funktionieren. Nein, den Dönerspieß gibt es in der Türkei schon länger, aber den Döner im Brot, der wurde in Berlin erfunden. Ja, es gibt ja sogar Döner Hawaii. Jetzt hör doch auf. Es gibt auch Kartoffeltaschen, aber das ist was ganz anderes. Es gibt auch einen sehr guten Sketch von Gerhard Polt, in dem er, der Leberkäse Hawaii, da nehmen sie also einen angebräunten Leberkäse und dann müssen sie aufpassen, dass kein Ei dran kommt, darf kein Ei dran kommen und dann Ananas und ja, Leberkäse Hawaii. Weißt du was, sei doch einfach froh, dass keiner auf die Idee kam, daraus einen Smoothie zu machen, okay, also. Ein Smoothie-Pizza Hawaii. Könnte erfolgreich sein. Glaube ich. Das sollte wirklich verboten werden, finde ich. Ich habe halt echt auf der Webseite da irgendwie Leute gehabt, die geschrieben haben, Pizza Hawaii ist voll gut oder Ananas gehört auf Pizza. So. Und alle Leute haben mit Todesstrafe abgestimmt. Das war einfach Solidarität, unabhängig von Ideologie. Alle haben gesagt, Tod vernichten. Ich mag das. Ach, ich esse die auch mal, aber jetzt ist jetzt nicht mein Favorite, aber. Das ist so die Ideologie, die wir brauchen, um alle Leute, egal ob links- oder rechtsextrem, religiös oder sonst wie, zusammen zu vereinen. So, wir alle gegen Pizza Hawaii. Ja, aber Mammon und ich ja schon mal nicht. Ja, okay, also ich meine, es wird auch Blut fließen, also jetzt nicht meins, aber hey, also da laufen dann so Leute mit so Pizzamessern durch die Straße. So. Pizza Hawaii gets the bullet too. Das ist Pizza-Hawaiismus, ja. Das Ja, ich weiß ja nicht, ob das in dem Artikel stand, aber ich denke mal, ein Hawaii-Kenner würde sagen, dass eine echte Pizza Hawaii eine Pizza mit Spam drauf wäre. Und da ist mir unsere Hawaii doch lieber. Diese Spam. Ja. Fake News. Pizza mit Magma drauf. Intersektionalität, das ist eine Übersetzung eines Artikels von, war das auch Lindsay? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist auch Lindsay. Ja, ist eigentlich nur noch mal eine Leseempfehlung. Den in englischen Artikel hatten wir schon mal, glaube ich, in der vorherigen Folge besprochen. Genau. Wenn ihr also wissen wollt, was Intersektionalität für euch und euer Leben bedeutet und die Gesellschaft, dann lest diesen Artikel. Aber die Taz hatte doch so einen ähnlichen Erklärungsversuch diese Woche. Vielleicht kommen wir da ja noch Ja, zu. der kommt, glaube ich, ein bisschen später. Oh. Ja, es gibt was Neues. Und zwar nicht Fake News, sondern Fake News. Ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. NASCAR ist ja so eine Autorennserie in Amerika. Und da gibt es einen Fahrer, der einzige schwarze Fahrer, der derzeit in der Top-Performing League da mitfährt. Und der hat letzte Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil in der Garage von seinem Auto wurde in Anführungszeichen ein Galgen von der Seite oder von der Tür hängend gefunden. Er selber hat den gar nicht gesehen, sondern sein Manager ist zu ihm gekommen, hat ihm davon erzählt und da, man sieht hier, wie er da in Tränen drüber ausbricht, weil das ja so ganz schlimm ist. Und natürlich wurde er dann solidarisch von allen anderen Fahrern direkt vorgelassen und durfte als erster vom Feld starten. Gewonnen hat er leider doch nicht, aber gut. Ja, er hat diese Sache sehr, sehr, sehr medial ausgeschlachtet, ist in verschiedenen Talkshows gewesen mit den üblichen Talking Points, warum denn alles so schlimm ist. Und es wurde von Politikern verdammt. Und die beste Aussage fand ich ich glaube, von der Bürgermeisterin von dort, die gesagt hat, This is definitely not a hoax. So, aber wenn man sich jetzt mal die Fakten anguckt, die sind in dem Artikel hier ganz gut dargestellt. Also noch kurz, die zwei definitiven Aussagen, die NASCAR jetzt getätigt hat und auf die sie sich beziehen, ist, dass definitiv frühestens seit Oktober 2019 irgendwelche Seilöffnungssysteme in den Garagen von denen installiert waren. Weil was ist das? Das ist im Endeffekt einfach nur ein Seil, an dem man ziehen kann, damit das Garagentor auf oder zugeht. Mit einem Knoten unten dran, wie man das hier im Bild auch sieht. Ob man das jetzt als Galgen interpretieren soll, das ist natürlich meiner Meinung nach absolut übertrieben. Und mittlerweile ist das halt auch nachvollziehbar, dass diese Seile da schon seit Jahren hängen. Und das ist einfach, ja. Gut, ich glaube, ich habe dazu alles gesagt. Hier in Kurz. dem Artikel kann man sich nochmal einige lustige Reaktionen und übertriebene Reaktionen angucken. Und halt, wie gesagt, alles nachvollziehbar, dass es einfach nur ja eine Effektheischung war. Ich würde sogar sagen, dass das nicht, Hysterie. dass der Fahrer selber, dass man dem gar nicht, also natürlich kann man ihm Vorwürfe machen, aber das ist, glaube ich, nicht auf seinem Mist gewachsen. Er ist da halt von seinem Manager reingetrieben worden, hat das dann halt ausgenutzt und ja, die Reaktion ist halt weiterhin positiv auf ihn und ich bin mal Ja, gespannt, ob da die NASCAR dann ich habe. irgendwann mal die Realität einziehen lässt oder ob die sich das einfach nicht erlauben können, sage ich jetzt mal. Ja, Den ich habe. Ich, einzigen schwarzen Fahrer im Feld irgendwie ja, da ich habe. Ich habe tief da zu stehen wegen sowas. eine Frage dazu. Ist Barbara Smollett irgendwie so ein Kleinwüchsiger? Weil die Schlinge, die hängt recht tief und so nah am Boden und die ist recht klein. Aber ich meine, wie kann man das, was im Bild da ist, irgendwie für eine Schlinge halten? So von wegen hier eine Drohung. So du als Schwarzer, genau für dich ist das gedacht. Das ist ja Ja, so, wie es nun, interpretiert das wird. spricht ja für sich, genau. Und nochmal, es ist halt so gewesen, dass der Manager auf ihn zugetreten ist und dadurch wurde die ganze Sache ausgelöst. Er selber hat gesagt, er hat sie nie gesehen. Ja, eindeutig. Baba hat gesagt, er hat sie selber nie gesehen. Das Ding ist, die haben ja sogar das FBI eingeschaltet. Das FBI hat daraufhin das Ganze untersucht und hat gesagt, nee, die hängt da A schon länger, wie du gesagt hast, Price. Und dann ist das auch noch so, dass die Garagen beim NASCAR ausgelost werden. Das heißt, es hätte gar niemand vorher wissen können, in welcher Garage hier der Bubba Wallace ist und da dann diese Schlinge für ihn anbringen können. Das ist alles so. Das Problem ist aber, dass halt weiterhin diese Geschichte ausgeschlachtet wird, dass jetzt die Leute sagen, haben wir das FBI verloren, dass sie sich mit so einer rechten Drogen halt gemein machen praktisch und so. Also Ist das auch Aufmerksamkeitsökonomie? ich gehe davon aus, dass man halt Und das, Hysterie. Hysterie auch. dass das Ja, also Team. nochmal, ich glaube wirklich, dass der Fahrer da selber von überrollt wurde. Und natürlich kann er da jetzt nicht mehr so einfach zurückrudern, ohne komplett den Jussie Smollett zu machen. Ne? Ja, Aber aber das ist, Gegenteil aber. vom Jussie Smollett kommt halt. Da bin ich gespannt drauf. Ja, stimmt, ne? Dass die wollen jetzt doch gegen ihn aussagen, auch die Leute, die er da engagiert hat, damit sie angeblich einen Hate Crime gegen ihn ausführen. Ich bin gespannt. Nach Rassismusvorwürfen, das ändert sich bei den Simpsons ja noch mehr. Die armen Simpsons Alle stinken. Charaktere, die nicht gelb sind, müssen weg, oder wie? Ja? Nee, alle Stimmen, die schwarze Personen darstellen, aber nicht schwarze Sprecher haben, müssen ausgetauscht werden in Schwarze. Also die Stimme des Sprechers und der Sprecher und die Figur müssen übereinstimmen. Das ist wichtig jetzt offensichtlich. Tut, ja. Das ist aber noch so. Einmal mit Profis. Was war schon mit dem Gag so? Ja, ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Ehrlich nicht. Gleichzeitig hat in England jemand den renommierten hier Shakespeare-Preis bekommen, nämlich ein schwarzer Mann, der Hamlet gespielt hat. Und da sage ich dann halt, sucht euch eins aus. Entweder es geht nur mit der Hautfarbe, dass die zur Figur passt. Und dann ist ein Däne halt nicht schwarz im Mittelalter. Ja, nämlich auch nicht, wenn die sich das aussuchen wollen oder könnten oder so. Nee, würde ich nicht. Würde ich sagen, möchte ich trotzdem nicht. Ich möchte das andere ausgewählt haben, dass Ja, jeder alles kann. ich hätte das auch gerne lieber so, dass jeder sprechen kann, was halt, wo halt die Stimme zu passt und was er halt kann. Also, ich habe bei Dr. Hibbert oder Apu nie das Gefühl gehabt, dass da jetzt irgendwie jemand weiß. Und der Gag ist ja, Bart Simpson wird von einer Frau gesprochen, ne? Wie kann das sein? Wenn, also da müssten wir da eigentlich auch. Und das Wegen hört halt Stimmbruch. nirgendwo auf. Ist doch wegen Stimmbruch, weil wenn du dann älter wirst als kleiner Junge, dann deine Stimme sich verändert. Deswegen sind alle kleinen Jungs in der Synchronszene von Frauen gesprochen. Das wird ja sogar noch besser, weil wenn es heißt hier, man soll die Hautfarbe vom Voice Actor zu der Hautfarbe von dem Charakter haben, dann gibt es aber so also Leute, die halt schwarz sind, aber so Englisch sprechen, wie halt nicht standardstereotypisch ein Schwarzer klingt. Und wenn du sagst, ja, du klingst viel zu weiß, du als Schwarzer, bist du der falsche Schwarze. Und das ist doch eigentlich viel rassistischer, als zu sagen, ja, okay, dieser schwarze Charakter, der wird von einem Weißen gesprochen. So, okay, und ist doch vollkommen egal. Guck doch was drauf, was er sagt. Und wie gut das Skript ist und nicht welche Hautfarbe wer jetzt hat, Alter. Das ist doch. Mann. Tja, und natürlich bleibt komplett außen vor, dass es ja an sich ein Comedy-Format ist und deswegen vielleicht absichtlich seltsame Stimmen genommen werden, um einen Witz zu machen, aber das fällt wohl nicht mehr unter künstlerische Freiheit. Verdammt nochmal, Preis, hör mit dem Blödsinn auf. Ja, hier, warum es ohne Antirassismus keine Klimagerechtigkeit gibt. Das ist ein sehr lustiger Artikel, den ich nicht gut verstanden habe, muss ich sagen. Aber der ist aber auch sehr lang und das heißt, die Erklärungen, die da drin sind, die sind ziemlich umständlich. Und in irgendeiner Weise hängt Antirassismus und Klimagerechtigkeit, wobei ich noch nicht mal weiß, was Klimagerechtigkeit sein soll, miteinander zusammen. Also die wollen vor allen Dingen, dass die Leute, dass man, wie soll man sagen, dass, also es hat unter anderem haben sie festgestellt, dass ja die ärmeren Leute auch zusammen irgendwie in ärmeren Vierteln wohnen oder so. Und da sind dann eben auch hauptsächlich oder überwiegend Ausländer bei. Und die sind da in einer größeren Zahl vertreten. Das ist zum Beispiel ist ein Punkt, den man ändern muss. Ja. Ohne zu sagen, wie man das jetzt ändern will, ob man die sozialen Ungleichheiten da vielleicht aufheben will oder ob man die Leute einfach nur umsiedeln will. So kommt mir das nämlich vor, so klang das für mich. Das wurde aber nicht ganz genau gesagt. Also die Möglichkeiten wurden aber benannt. Und Also es soll natürlich natürlich. ist der Kolonialismus schuld. Na So, klar. ich auch, ja. Die Wurzeln des mit fossilen Ressourcen befeuerten kapitalistischen Wirtschaftssystems liegen im Kolonialismus und damit in der rassistischen Abwertung und Unterdrückung von Menschen in Ländern des globalen Südens durch europäische Kolonialmächte, um sich deren Ressourcen und Arbeitskraft zu nehmen. Ja, ich finde die Bildunterschrift wenigstens ehrlich. Klimagerechtigkeit funktioniert nicht ohne Antirassismus und Social Justice. Ja, und dazu halt hier jemand, der ein Megafon hat. Das Ja, ist. sowas schreibt auch der Standard, ne? Ja, aber den Standard kennen wir ja aus Gamergate-Zeiten. Hallo Rainer Siegel. Ein Stück ist das auch so. Die sind ja schon immer sehr, sehr in der Richtung unterwegs. Und auch sehr in der Richtung unterwegs. Lange nicht mehr bei uns, aber jetzt wieder da, Edition F. Rassismus ist nicht nur Teil des Systems, warum wir aus Happy Land ausziehen. Das hättest du dir mal vorwerfen müssen, dass sie in Happy Land leben. Oh Nee, aber mein. Happy Land ist ein ideologisches Fachsprech dafür, wie sich weiße Menschen verhalten, wenn ihnen nicht vorgeworfen wird, permanent mit allem, was sie tun, wie zum Beispiel existieren, Rassismus zu verbreiten. Also. Wir als Privatpersonen und Gründerinnen von Edition F zeigen Ungerechtigkeiten auf, schreiben und sprechen im Magazin seit Jahren über Rassismus. Beauftragen schwarze Kolumnistinnen und Autorinnen of Color, laden BIPOC als GesprächspartnerInnen, als SpeakerInnen auf unseren Bühnen und in unsere Juries. Wir arbeiten mit BIPOC zusammen und nennen viele unsere FreundInnen. Ja. Es ist ein halbes Jahr her, seit aus dem Team heraus drei Worte an uns gerichtet wurden. Das war rassistisch. Ein Schock. Denn es trifft uns persönlich und als vermeintlich aufgeklärte, sensible und tolerante Menschen hart, darauf hingewiesen zu werden, etwas Rassistisches gesagt oder rassistisch gehandelt zu haben. Ich bin nicht rassistisch, ich doch nicht. Sofort ist er da, der Gedanke. Beim Gegenüber muss was falsch angekommen sein, denn Rassismus ist ein böser Begriff, einer, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Und dann passiert es: Täter-Innen-Opfer-Umkehr. Was technisch klingt, war unser Abwehrmechanismus. Wir fühlten uns missverstanden. Dabei ist der Mut eines Betroffenen, uns Feedback zu geben, ein wertvolles Geschenk. Eines, das Kraft kostet und eines, das uns hätte wachsen lassen können. Aber es hat Zeit gebraucht und Raum, um zu verstehen und die Momente noch einmal zu durchdenken. Denn im Unterschied zwischen Weiß und Schwarz oder POC, der in unserem System verankert ist, anzuerkennen und die eigenen Privilegien zu überprüfen. Denn wir, die wir Teil der weißen Gesellschaft sind, können unseren Blick abwenden. Wir können unsere Ohren taub werden lassen. Wir können im Happy Land verweilen. Dem Land, das in Tupoka Ojeds Buch Exit Racism als ein Ort beschrieben wird, an dem wir zwar um Rassismus wissen, uns aber nicht als Teil dieser Strukturen verstehen. Ein Ort, an dem Aussagen wie "Ich sehe keine Hautfarben" und "Für mich sind alle Menschen gleich" uns daran festhalten lassen, nicht zu verstehen, was täglich für BIPOC Realität ist. Hat Martin Luther King dann auch im Happy Land gelebt? Oder verstehe ich da was falsch? Der war doch auch eher so farbenblind Doktor. drauf, oder? Doktor. Naja, aber weil ein Blödsinn von Edition F nicht reicht, haben wir noch einen. Weiße Menschen haben das hierarchische, diskriminierende System erfunden. Sie sind es auch, die es jetzt zerstören müssen. Ich finde das schon langsam, also ich muss sagen, es ist unverschämt. Warum müssen wir ein System zerstören, mit dem wir erfolgreich waren? Sollen wir auch so werden wie afrikanische Länder? Nee, ich weiß ja gar nicht, das meint sie auch, glaube ich, nicht. Aber was sie meint, ist eben auch nicht klar. Wahrscheinlich. Faktoren wie Sexismus, Klassismus, Ableismus, Ja. Diskriminierung aufgrund von Sexualität, Herkunft, Bildung und anderen Faktoren tragen auch bei weißen Menschen dazu bei, in der Hierarchie weiter nach unten zu rutschen. Aber eben nie so weit nach unten wie schwarze Menschen, die wirklich in keinster Weise von der Aufrechterhaltung dieses Systems profitieren. Schreibst du gerade eine Kolumne, Kemi Fatoba? Hast du dafür Geld gekriegt? Wie kannst du mir erzählen, dass schwarze Menschen in dem System nicht aufsteigen können, in dem es halt Hip-Hopper gibt und in dem es irgendwie Sportler gibt? Und hast du dir mal die französische Nationalmannschaft angeschaut zum Beispiel? Das sind die am höchsten Obama, verdienenden. Barack Obama, zählt ja nicht, zählen Schwarze in der Politik nicht? Das sind ja so Ne? Einzelbeispiele wie Merkel oder so, das zählt doch Nee, nicht. Einzelbeispiele zählen grundsätzlich nie. Ja, Obama ist kryptoweiß und Merkel ist kryptomännlich. Ja, Also. genau, das ist das, was ich meinte. Weißt du, Obama ist so dieser weiß aussehende, kulturell weiße Schwarze. Das ist der falsche Schwarze. Das ist so dumm. Ah, aber das übertrifft trotzdem nicht das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Das war eine Frau, die auf so Social Justice Subreddit so einen Post gemacht hat, also so eine recht renommierte Frau da, darüber, dass Weiße schon rassistisch sind, bevor sie gezeugt werden. Weil das ist so, ja, bitteschön, du profitierst halt einfach schon als fucking Embryonen von Weisheit. Das ist so dämlich, ich hasse es so sehr. Also nichts überrascht mich. Da der Rest von dem Artikel handelt über diese Race-to-Dinner-Geschichte, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, wo zwei schwarze Frauen sich 2.500 Dollar für einen Abend zahlen lassen, um dann acht weißen Frauen zu erzählen, dass sie Rassisten sind. Die Gäste geraten bei diesen Dinnerpartys oft ins Stocken und brechen regelmäßig in Tränen aus. Bei den ersten Treffen kam es sogar zu rassistischen Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. Und irgendwo steht auch noch, dass sie mit Männern diese Dinners nicht machen, weil Männer sind verloren. Also Männer, hier genau, mit weißen Männern zu arbeiten, halten sie für hoffnungslos. Wie rassistisch kann man denn sein? Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja, wie das abläuft. Und dann werden die auch noch dafür bezahlt. Ich hatte ja die Kampf- und Kritik-Sitzung hier mal vorgestellt oder die Struggle Sessions. Das ist auch eine Variante davon. Kulturmarxismus. Ja, es ist schwierig, dass eine Besonders Gesellschaft sich in seinem verordnet. eigenen Freundeskreis dann rechtfertigen muss und von Anfang an in der Defensivposition ist. Also, Also, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es sich bei keine den, Freunde mehr, sage ich. hier vermeintlich diskriminierten Personen um Leute geht, die jetzt meinetwegen frisch zuwandern oder so. Das sind ja vielfach Afrikaner, Dunkle. Vielleicht ist das in Amerika auch so, weiß ich nicht genau. Aber das sind natürlich Leute, die am untersten Ende anfangen. Ja, sicher. Nee, Mammon, das hatten wir jetzt auch schon öfter im Zusammenhang mit BLM, dass zum Beispiel nigerianische Einwanderer in den USA deutlich erfolgreicher sind als Afroamerikaner. Ah, das kommt von den Privilegien, die Schwarze in den USA genießen. Und durch harte Arbeit von Leuten, die halt aus anderen Verhältnissen kommen. Also. Oh, hier haben wir leider jetzt wieder heute, dadurch, dass der Chris nicht da ist, keinen Ton, aber glücklicherweise ist das Video untertitelt. Ich werde einfach mal für die Leute, die es nur hören können, die uns nur hören, werde ich mal mitsprechen. Also, ich bin Amy Horowitz und ich bin hier in Seattle in der Capitol Hill Autonomen Zone. Wir werden herausfinden, was vor sich geht. Wir werden Frieden und Liebe und vielleicht etwas Corona verbreiten, sagt der Mann. Und dann sieht man Bilder aus dieser Capitol Hill Autonomous Zone. Mach mal Vollbild. Wir haben Jaden Grayson interviewt, eine Liederin. Immer wenn ich hier aufkreuze, ich bin hier, um zu zerstören, zu stören, bis meine Forderungen erfüllt werden. Du kannst nicht aufbauen, wenn du nicht erstmal alles zerstört hast. Erfüllt die Forderungen der Menschen oder seid dazu bereit, dass uns jedes Mittel recht sein wird. Jedes Mittel ist uns recht. Ist das nicht nur ein Spruch? Nein, nein, das ist kein Spruch und nicht mal eine Warnung. Sondern ein Versprechen. Ich lasse die Menschen wissen, was als nächstes kommt. Die Antwort auf Gewalt ist nicht Gewalt selbst. Die Republik von Chaz hat eine klare Liste von Forderungen veröffentlicht. Abschaffung der Polizei. Wenn die Polizei von Seattle ihre Marken abgibt, haben wir einen Schritt nach vorne getan. In anderen Worten geht es nicht um die Abschaffung der Polizeifinanzierung, sondern um die Abschaffung der Polizei, den Polizeistaat abschaffen. Auch das Justizwesen soll abgeschafft werden. In Bezug auf das Justizwesen für Kriminelle, denken Sie, dass das Justizwesen dermaßen voreingenommen, dermaßen rassistisch ist, dass das Justizwesen, die Gerichte, all das abgeschafft werden müssen? Voll und ganz, ohne Zweifel. Und dann? Sie stellen wieder eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Die Enthüllung des Systems wird genau das sein, was den schwarzen Körpern und Geistern die Energie geben wird, die eine neue Welt erschaffen werden. Sollten wir auch das Gefängnissystem abschaffen? Ja, wir sollten es in der Form, wie es heute existiert, loswerden. Es loswerden? Ja, ich verstehe nicht, warum nicht mehr Journalisten diese Frage stellen. Ihr Leute, ihr regt euch immer noch über 9-11 auf. Ein unglaublicher Terrorakt. Also, das ist leider dann hier irgendwie komisch abgeschnitten, aber sie verquickt halt die Gefängnisse mit 9-11. Also, es ist mir irgendwie nicht klar, was sie genau will, die Dame. Und naja, beides sind so Inside-Jobs, weißt du, so 9-11 und Gefängnisse, das sind alles Inside-Jobs. Meine Güte, ey, diese Person hat zu viel Kool-Aid getrunken. Ja, wie kann man das ja politisch alles erreichen, wenn man sich politisch einsetzt, aber auf so eine Art, in so einer autonomen Zone, das hat ja wohl nicht geklappt. Ich habe gehört, die haben so schon wieder geschlossen, oder wie ist das? Ist das einer? Ja, also die Bürgermeisterin hat zumindest angekündigt, dass das passieren wird. Mhm. Vor allem das Lustige ist, jede revolutionäre Bewegung hat irgendwelche komischen Forderungen, dass man dies oder jenes abschaffen soll. Aber so grundlegende Sachen wie halt das Gewaltmonopol vom Staat wird halt einfach nur einer anderen Elite bei einer Revolution in die Hand gegeben und kann in sich nicht richtig abgeschafft werden. Also der Versuch selber ist nicht so helle, aber ja, go for it. Der Spruch von dieser tollen Frau, von wegen jedes Mittel ist uns recht, hat mich an das Interview von so Mussolini erinnert, wo er ja gefragt wurde von Journalisten, so was wollt ihr eigentlich, ihr Faschisten? So, also als das noch keine Beleidigung war, weißt du, du Fascho, was willst du eigentlich? Da hat Mussolini gesagt, ja, dich loswerden. So, wir wollen in so einer Position sein, mit allen Mitteln dafür sorgen, dass wir halt ja alles kontrollieren und dass halt so Leute wie du halt nicht sitzen können hier. So, und das ist genau dasselbe Ding. So, ich habe da richtig fette Flashbacks von. So, jedes Mittel ist uns recht. Wir haben kein Parteiprogramm. Wir wollen einfach alles vernichten, weil da bitteschön. Weil die Energie der Geister in den schwarzen Körpern dann was Neues schaffen wird. Und es ist halt echt interessant, weil die Leute sagen, also sie hat ja gesagt gehabt, hier, wir müssen erstmal alles vernichten, denn ohne Zerstörung kannst du nichts aufbauen. Aber gleichzeitig will sie nicht die Schwarzen vernichten, um die Schwarzen aufzubauen, sondern will die Schwarzen einfach ja, weiter aufbauen. Weißt du, das macht doch keinen Sinn nach ihrer eigenen Weltanschauung. Die müsste doch eigentlich dafür sein, die Schwarzen zu vernichten, damit man die Schwarzen wieder aufbaut. Das ist eine gewagte These. Das ist doch eh so ein christliches Ding, oder nicht? So eine apokalyptische Vorstellung. Ja, aber ja, dass Social Justice eine Religion ist, wissen wir ja schon länger. Ja, aber das ist halt einfach so was Postmodernes. Es ist halt so ein, ja. Für eine Bewegung brauchst du immer ein gelobtes Land, in das du heimkehren kannst. Und wäre es nur nicht für die böse Struktur, ob Religion, Staat oder XY, all deine Anhänger könnten so glücklich sein, wäre nur X und Y nicht. Das ist halt die ultimative Ablehnung von Eigenverantwortung, weil im Westen steht dir nichts im Weg. Wenn du was erreichen möchtest, kannst du es. Egal wer du bist, egal wo du herkommst. Das ist ja das Unterdrückende, dass jeder frei ist. Und die Sache, die halt dazu noch hinzukommt, ist halt die Sunken Cost Fallacy, wo die Leute schon so lang in dieser Ideologie schon drin waren, weißt du, und die wollen die ganze Zeit nur das Gute, dass sie halt frustriert damit sind, dass sie halt irgendwo die Realität nicht einsehen wollen. Und wenn sie das tun, wenn sie die Realität mal so einsehen für einen Moment, haben sie so hart kognitive Dissonanz, dass sie sich sagen, nee, komm, ich kann mich doch nicht irren. Ich habe so viel Zeit und Energie reingesetzt. Guck mal, da sind so viele Leute, die mich unterstützen hier. Das kann doch nicht falsch sein, was ich mache. Und wenn sie dann mit der Zerstörung anfangen, hören sie nicht auf, weil es heißt, ja okay, es ist zwar schon Zerstörung, es ist halt schon gammelig, dass wir hier Statuen abreißen und die Leute halt sich gegenseitig jetzt noch mehr kloppen, weil wir die Polizei vermobbt haben, aber ja, so, wir müssen einfach weitermachen, damit wir wirklich zum Ziel kommen, weißt du, jetzt nicht aufhören. Wir haben schon angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch. So, das Problem ist halt einfach nur, dann hast du im Endeffekt nur Zerstörung und kein Aufbauen, denn ja, Spoiler Alert, du brauchst nicht etwas zu zerstören, um was aufzubauen. Aber das ist halt das postmoderne Ding, Kulturmarxismus da, ja. Ja, das ja die und, ich möchte noch eine Sache sagen oder zwei Sachen sagen zu dem by any means necessary, beziehungsweise mit allen Mitteln, wie es auch immer auf Deutsch ausgedrückt wird. Einerseits ist das im Endeffekt eine sozialistische, philosophische Legitimierung von politischer Gewalt, die seit den 60er Jahren aktiv von der internationale propagiert wird, halt mit Hinweis auf totalitäre Staaten natürlich immer. Aber es wird ja, wie man das interpretiert, ist natürlich eine Sache. Das ist einerseits, das ist ein linker politischer, philosophischer Begriff seit den 60er Jahren, der etabliert ist. Und dann gibt es seit einigen Jahren in Amerika eine Bewegung, die sich by any means necessary nennt. Insbesondere kalifornische schwarze Aktivisten sind da vertreten und sehr viele demokratische Politiker auch. Ich glaube, die Ocasio-Cortez ist auch mit denen dabei. Und die haben eine eigene politische Plattform in der Demokratischen Partei, by any means necessary. Also das ist nicht einfach nur so dahingesagt, das ist, die hat die politische Propaganda auf jeden Fall aufgenommen und gibt sie wieder. Ich habe letztens jemanden gesehen, der sie Ocasio-Chavez genannt hat, das fand ich sehr humorig. Und was wollen die zerstören? Museen. Ja. Museen sind jetzt im Fokus. Nachdem die Statuen irgendwie geschützt werden, sucht man sich was anderes vielleicht oder so, keine Ahnung. Jetzt sollen die Museen weg. Und da ist mein einziger Kommentar dazu ist From My Cold Dead Hands. Also, ich weiß, was soll denn überbleiben am Ende? Trommelkreis? Oder weiß ich nicht. Also, wenn wir jetzt auch anfangen, die Museen zu zerstören, und jetzt ist natürlich die Forderung, auch alles, was in westlichen Ländern ausgestellt ist, was nicht aus westlichen Ländern kommt, muss in die Ursprungsländer zurück. Ich weiß nicht, war es Sibyl Schick, die gesagt hat, oder irgendjemand hat auf Twitter gesagt, zumindest, dass wenn man, nee, ich glaube, der hier, einer von den schwarzen Aktivisten hat gesagt, wenn man in Deutschland halt die Sachen zurückgeben müsste, dann wären die Museen leer. Wenn man das nach Afrika zurückgeben müsste, was den Afrikanern gehört, dann wären die Museen leer. Es ist halt Blödsinn. Ja. Und geschichtsvergessen und kein gutes Konzept, um irgendwie... Gerade historische und völkerkundliche Geschichten finde ich total wichtig für die Gesellschaft. Also wenn sie dann auch diese Sachen rausnehmen, wenn sie jetzt in den Bismarck stürzen, die Figur oder so, dann machen sie auch aus dem Museum andere Sachen raus, die nur von Schwarzen sind oder von Afrikanern stammen. Also. Ja, und damit wird es ja nicht aufhören. Da gibt es halt dann noch rassistische Museen wahrscheinlich. Und hier, guck mal, die Römer, die haben Sklaven gehabt, das muss alles weg. Die Ägypter haben Sklaven gehabt, das muss alles weg. Und so weiter und so fort. Wollen wir nicht darüber reden, dass Schwarze genauso Sklaventreiber war und genauso Schwarze halt verkauft haben in Sklaverei? Nein? Okay, dann reden wir nicht drüber. Wollen wir nicht darüber reden, dass England alle ihre Strafen abbezahlt hat wegen hier Sklaverei schon so vor ein paar Jahrhunderten? Nein? Okay, gut, dann nicht. Ja, das mit den Museen und den Raubkunstwerken ist natürlich eine schwierige Sache. Aber wenn wir uns beispielsweise einfach mal Syrien angucken, ja, wie viele historische Kunstwerke sind jetzt nur noch für die Nachwelt erhalten, weil sie in westlichen oder ausländischen Museen, sei es als Leihgabe oder als Raubkunst, ausgestellt wurden? Oder die meisten Kunstwerke schlummern ja in den Kellern von Museen oder in irgendwelchen Lagerkammern, weil es nicht genug Kuratoren und nicht genug Lagerfläche gibt und nicht genug Restauratoren. Also selbst wenn alles zurückgegeben wäre, gäbe es noch genug auszustellen. Wie viel von diesen Kunstwerken wäre jetzt komplett verloren gewesen, nachdem die das ja alles zerstört haben da, die ISIS-Leute. Und natürlich muss man realistischerweise auch sagen, was würde passieren, wenn diese ganzen Kunstwerke in ihre Ursprungsländer zurückgeschickt werden? Die würden wahrscheinlich alle entweder im Kulturkampf zerstört werden oder würden im Schwarzmarkt verschwinden und damit der Allgemeinheit auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Wer hat da lange vorgewarnt? Das ist ein sehr komplexes Thema leider. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Sachen, die jetzt heute so pauschal als Raubkunst oder sowas bezeichnet werden, zu der Zeit, als sie aus den Ländern ausgeführt wurden, von den staatlichen Organen halt legalisiert wurden. Also zum Beispiel der Pergamon-Altar, den die Türkei ja unbedingt wiederhaben will, der in Berlin steht, den haben wir bezahlt, dass wir den mitnehmen durften. Das Ishtar-Tor aus Babylon, ich möchte nicht wissen, wie das aussehen würde, wenn es in Bagdad geblieben wäre, heute. Ja, es ist ein sehr komplexes Thema, ja, also keine einfachen Lösungen. Und natürlich die Museen zu zerstören, ist, ja, Es ist halt wirklich seltsam, dass solche Sachen überhaupt hoffähig sind, so ein Blödsinn zu äußern. Aber ja. Ich erinnere mich an die Stokowski, die gesagt hat, irgendwie sind ja nur Einzelstücke, die da verschwinden. Da sollte man sich mal nicht so viel Gedanken drüber machen. Jetzt geht das los mit den mehreren Stücken, ne? Zumindest die Begehrlichkeiten. Und es wird auch nicht aufhören. Ja. Das wissen wir ja auch. Hier ein sehr guter Artikel, The Great Awakening and the Second American Revolution von Eric Kaufmann. Sehr langer Artikel, fasst sehr gut zusammen, was diese ganze Bilderstürmerei, Museenstürmen etc. pp., was das für die Gesellschaft bedeutet. Und hier haben wir noch einen kleinen Ausschnitt daraus. Nämlich, der hat Fragen gestellt an einen Amerikaner, welche Aussagen sie hier befürworten würden. Zum Beispiel zweitens, wenn man sollte mit der Öffentlichkeit halt eine Konsultation durchführen und dann eventuell eine neue amerikanische Hymne einführen, die die Diversität des Volkes besser repräsentiert. Oder drittens, Städte Städte und Dörfer umbenennen, damit sie der Demografie ihrer Population entsprechen, oder die Staaten der USA umbenennen, um das Erbe der Ureinwohner besser zu repräsentieren und so weiter und so fort. Und der Witz ist, dass es halt, da will ich hin. Wir haben also hier die Antworten sozusagen. Museumsquoten, 76% der Liberalen sind dafür, 81% der sehr Liberalen sind dafür, 71% könnten sich vorstellen, die Hymne zu ändern, 80% von den sehr Liberalen, Statuen entfernen, 51% der Liberalen, 60% der sehr Liberalen. Also es gibt hier eine erschreckend große Gruppe von Leuten, die der Auslöschung der eigenen Geschichte zustimmen würde. Und das macht mir schon Angst, weil ich habe das dumme Gefühl, dass es in Deutschland nicht viel anders wäre nach der jahrelangen Gehirnwäsche. Das sind jetzt aber nur eine bestimmte Gruppe von Leuten gefragt worden, hier die Liberals oder was? Ja. Okay, ja. Hier mal ein Artikel über Berlin. Wir kennen das Thema seit langem. Achso. Riga Straße. Und hier geht es mal darum, das aus der Sicht der Anwohner zu sehen, mal nicht aus der Sicht der Besetzer. Weil es gibt da in der Nähe, also gegenüber, glaube ich, von diesen besetzten Häusern, gab es eine Brachfläche, die diese Besetzer, das war für die so ihr Freiluftpartyraum, da haben sie gegrillt und so. Und dann haben Menschen Geld zusammengelegt, also privat, ein privates Projekt, kein großer Finanzierer oder irgendeine Heuschrecke oder so, sondern Menschen haben Kredite aufgenommen und haben sich an diesem Projekt beteiligt und haben dort ein Wohnprojekt aufgebaut. Und die werden seit Jahr und Tag halt von den Menschen aus den besetzten Häusern drangsaliert. Wir sehen hier ein paar Graffitis, 9mm für Bonzen, Yuppies must die, Yuppie-Schweine, I hope you all got Corona, Schüsse in die Beine, also militaristischer Scheißdreck. Die Häuser werden regelmäßig halt hier mit Farbbeuteln beworfen, beschmiert, die Leute werden gegängelt, weil man den Grillplatz bebaut hat und so weiter und so fort. Hier haben wir ein Bild von diesem Wohnprojekt. Ich find's hart, dass halt die Berliner Verwaltung da auch noch zuguckt und sagt, ja, das ist eine gute Sache. Ich suche gerade diesen wunderbaren, da genau. Viele Menschen, die Schutz und Geborgenheit benötigen, würden ihr Zuhause und ihr soziales Umfeld verlieren, sagt die Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg, indem sich so manche von ihnen von Diskriminierungserfahrungen erholen. Und ein solches über viele Jahre gewachsenes anarcha-queer-feministisches Hausprojekt lässt sich nicht einfach verpflanzen. Der Verlust für unseren Bezirk wäre nicht zu ersetzen. Das kriegen die Leute, die Anwohner von ihren politischen Vertretern da zu hören. Das, ja, die haben jetzt einen Brandbrief an die Bezirksverwaltung, an die Bürgermeisterin geschrieben, aber da Monika Herrmann von den Grünen ist, glaube ich nicht, dass da viel passiert. Die sagt wahrscheinlich weiterhin, naja, komm, also stirb, Juppie, Abschaum, das ist ja keine Drohung. Oder irgendwie 9 mm für Bonzen. Das ist ja keine Drohung, die machen nur Spaß. Das ist vielleicht Satire, so wie Polizisten sind Müll. Das versteht ihr nur nicht, ihr habt das falsch gelesen und so. Deutschland 2020. Und dann kommen wir auch gleich zu Stuttgart. Hier haben wir die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Sie liefert Analysen zu Rechtsextremismus, Faschismus, insbesondere den Identitären der neuen Rechten, außerdem Fußball, Akte X und Tolkien. Und sie schreibt zu Stuttgart: Was passiert hier mit Stuttgart gerade? Eine völlige Übertreibung und Überhöhung eines Zwischenfalls. Die Strategie dahinter ist eine Mischung aus Überwältigung und in die Ecke treiben, denn keine Politikerin traut sich öffentlich zu sagen, dass viele der Reaktionen völlig überzogen sind. Wenn die gut-böse Rollen so klar verteilt sind, ist kein Platz für eine angemessene Reaktion. Dann ist alles bis ins Letzte extrem schlimm. Krieg, nie dagewesene Gewalt, unvorstellbar. Das stimmt objektiv nicht, aber darum geht es nicht. Rechte wissen das und überdrehen so etwas ohne Ende. Fakten sind irrelevant, das Raunen setzt ein. Schnell sind MigrantInnen und ihre linken HandlangerInnen beigemengt und das lässt sich nie wieder einfangen, auch weil man sich nicht traut, aus Angst etwas Falsches zu sagen. Wer will schon auf Seiten dieser RandaliererInnen stehen? Eben. Und ohne jemanden, der sich traut, hier als öffentliches Korrektiv zu wirken, verdreht sich das Ganze ins Groteske. Randalierende Jugendliche sind weder ein Terroranschlag und schon gar kein Krieg. Und nur, hey, als Nachtrag, wie kommen da so viele Jugendliche dazu, sich in solchen Randalen zu ergehen? Was passiert da? Das wird nur leider nicht Jugendliche. diskutiert werden, weil alles dem völlig eskalierten und vermiedenen Ausländer-Linke-Terror-Krieg-Narrativ folgt. War also alles gar Jugendliche? nicht so schlimm in Stuttgart. Waren das wirklich Jugendliche? Ja, waren schon junge Leute, aber ich möchte trotzdem, dass die mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Ich möchte, dass die in Bau wandern. Ich möchte nicht, dass die wieder davonkommen. Weil das ist doch. Rechte wissen das und überdrehen so etwas ohne Ende. Das würden Linke nie tun. Ja. Für Linke wären auch Fakten nie irrelevant. Ja. Schnell sind Rechte und ihre Handlanger im Internet beigemengt und das lässt sich nie wieder einfangen. Auch weil man sich nicht traut, aus Angst etwas Falsches zu sagen. Ne? Wer möchte schon auf Seiten der Rechten stehen? Eben. Ja. Wortwörtlich niemand, aber ein Haufen Normis haben das auch ziemlich verrissen, was in Stuttgart passiert ist. Also so das, was ich mitbekommen habe. Also viel Spaß da ein gutes Framing zu finden als Leute, die nicht aus der Nähe kommen. Also Konsens bei der Bevölkerung ist ja eigentlich so normal, sage ich jetzt mal. Die haben halt keinen Bock darauf, dass Assis randalieren. Also Gesindel aus egal welcher Ecke soll halt nicht randalieren. Ja. Jo. Und Ja, das der ist. Durchschnittsbürger kommt sowieso recht schnell schlecht weg. Da wird ja eher drauf gekloppt momentan, ne? Wir haben doch Egal, ob er gerade rechts ist oder von. links ist oder extrem ist oder so, irgendwie, der Durchschnittsbürger ist immer falsch, so. Finde ich Wir haben auch doch von komisch. Sibylle Schick eben gehört. Wir sind eine rassistische Gesellschaft, wir haben eine rassistische Ja, das meine ich Polizei. ja. Ja. Rassismus, Rassismus, Rassismus. Ja. Ja. Der Durchschnittsbürger ist ja auch schon nach rechts gerutscht und so, gab es auch diese Untersuchung von der Uni Bielefeld, ne? Die ja immer so ein Zeug raushauen und immer von der ARD Tagesschau gefragt werden, trotzdem. Ja. Hier hat der Volksverpetzer sich die Mühe gemacht, aufzuschlüsseln, warum die Berichterstattung zu Stuttgart schlimmer war, wie das, was in Stuttgart passiert. Das war Gründe. Also. Das ist ein interessanter Artikel, nie dagewesene Gewalt. Natürlich hat die Polizei auch immer einen Grund, das größer darzustellen, wie es ist, damit sie eben wieder finanziert werden. Aber das trifft halt auf alle zu, die über irgendwas Bericht erstatten. Jeder hat seinen Schlagwinkel. Die Hassverbrechen-Kampagne, von wegen, man muss Worte im Internet beschneiden, die tun es auch jedes Mal größer darstellen. Deswegen finde ich die Kritik zwar schon irgendwo nachvollziehbar, also klar, sollte man einen besseren Punkt finden, wie man es beschreibt, aber es ist halt trotzdem irgendwie jetzt nichts allzu Neues in Sachen Ja, kleinreden, weil so ein Artikel bei der Hetzjagd oder bei anderen Sachen findet man halt beim Volksverpetzer dann halt auch wiederum nicht. Und dann merkt man halt auch wiederum die Schlagseite vom Verpetzer. Also, Ja. Thomas Laschig, also der Volksverpetzer-Account, mit dem habe ich auf Twitter auch interagiert, und er meinte, ich wäre bloß vorsichtig bei solchen Formulierungen, wo ich mir auch dachte, meine Fresse, Alter, wie schwach wirkt denn da? Bei welcher Formulierung jetzt? Ich wäre bloß vorsichtig, wie ich es formulieren soll. Also meine Kritik, weil ich meinte, das ist Whataboutism. So, man fängt dann, Oh. also man ordnet es natürlich nur ein, es ist kein Whataboutism, also weil Gründe. Also. Aber ja, hier spalten sich auch die Meinungen. Also. Gewaltkriminalität gegen Polizisten letztes Jahr stark zurück. Da habe ich aber ganz andere Zahlen gelesen, muss ich sagen, lieber Volksverpetzer. Also der Faktenfinder der ARD hat sich zwar schwer bemüht, durch das Beimengen anderer Delikte die Zahlen runterzurechnen, aber grundsätzlich dieses Gewalt gegen Vollzugsbeamten ist deutlich gestiegen. Ich weiß nicht, was der Volksverpetzer für Zahlen hat. Aber Hauptsache, er kann Rechte triggern. Politisch korrekte Narrativretter. Solche Zahlen hat er. Weil Gründe. Anetta, der alte Horrorclown. Ja, das Ding ist, wäre die AA-Stiftung imstande, wenn gegen den Don geschossen wird, halt auch mit Solidarität rauszukommen, dann würde ich trotz allem die Institution oder die NGO tatsächlich sogar gutheißen, aber so ist es halt irgendwie sehr einseitig. Also entweder System Don Alfonso oder Habibi tu's gut. Also Ja, das wie ist sie halt, sich da ins Zeug geschmissen hat, ne? ist halt traurig einfach. Ich keine Ahnung, ob sich die Leute selber zuhören, ob man sich dann schmutzig fühlt, wenn man abends in den Spiegel guckt, dass man noch so viel Kontakt zur Realität hat, dass man die Doppelmoral merkt, die irgendwie liberale Grundideen mit Füßen tritt, oder es ist halt für die gute Sache und man fühlt sich halt gut, weil geschlossenes Weltbild. Ich, keine Ahnung. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, aber ich, meine Güte, AA-Stiftung, ich hätte Ja, schon vielleicht das ist es nur irgendwie ihre mehr Arbeit, war. erwartet. Ja. Ja. Die Attacke gegen eine Taz-Kolumnistin ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die ihresgleichen sucht. Die Gefahr, die durch das Aufstacheln rechter Hetzer angerichtet wurde, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ob man Habibitus Texte mag oder nicht, dass die Taz-Autorin wegen einer Kolumne beleidigt und bedroht wird, erfordert unbedingte Solidarität. Das Innenministerium lieferte den Auftakt zu einer Hasskampagne, in die bald Boulevardpresse, Feuilleton und rechte Hetzerinnen einstiegen. Der Anstatt Innenminister. rassistische Polizeigewalt zu diskutieren, die für schwarze Menschen und People of Color zum Alltag in Deutschland gehören, gilt die Sorge des Innenministers dem Ruf der Polizei. Den Angriff auf die Pressefreiheit liefert Seehofer gleich noch mit dazu. Gut, dass eine Anzeige jetzt vom Tisch ist. Doch der Schaden, den die Hasskampagne verursacht hat, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der institutionelle Angriff auf die Pressefreiheit hat sich längst zu einer Gefahr für die körperliche Unversehrtheit von Hengame Yagubifara entwickelt. Oh, hat die jetzt auch Personenschützer oder was? Ja, kommen wir gleich zu. Aber. Ja, du hast schon recht. Wenn ich das Gleiche gelesen hätte, als es um Don Alfonso ging, dann wäre ich vielleicht nicht ganz so hämisch. Aber das hier ist wieder mal typisch. Ja, also es ist einfach nur traurig irgendwo auch, weil wer trägt denn die liberalen Grundrechte als Institution? Nur der Staat selber. Wenn da halt nichts aus der Bevölkerung kommt, von den NGOs, dann wird sich diese Einstellung irgendwann mal halt verflüchtigen. Und dann haben wir einen nicht liberalen Staat. Und darauf habe ich keine Lust. Wer will Also. das denn, dass das so gepusht wird und dass die Kahane so einseitig redet und so? Wer will das denn bloß, ne? Was will die SPD? Das kommt doch alles von denen. Erzähler, die SPD ist der Feind. Ha! Ja, sie sehen es nicht ein. Sie bleiben doch auch auf dieser Meinung sitzen, und auf dieser Ignoranz im Prinzip, dass die anderen ja eben anders wären oder was auch immer. Aber es ist ja noch mal nicht so. Hier haben wir einen offenen Brief von den sogenannten Friends of Hengame, an die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Hier wird auch wieder das Übliche, das ist ein Angriff gegen die Pressefreiheit, bla bla bla, Seehofer böse. Sie, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wissen genau wie wir, dass die Kolumne durch die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit gedeckt ist. Wir möchten in Deutschland eine kritische, breite und faire Debatte über Rassismus und über Polizeigewalt und Machtmissbrauch führen. Was durch die Strafanzeige gegen Hengami Yagubi-Farah passiert ist, ist eine politische Stimmungsmache gegen das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin, wodurch Betroffene von Diskriminierung durch die Polizei seit neuestem auf Schadensersatz klagen dürfen. Das eigentliche Thema, worüber nämlich gerade weltweit gesprochen wird und worüber auch wir in Deutschland sprechen müssen, heißt rassistische Polizeigewalt. Hier wird also mal ganz schnell eine Verbindung geschoben zum Antidiskriminierungsgesetz, die eigentlich nicht vorhanden ist, weil das wird in Hengames Ding, glaube ich, nicht erwähnt. Was interessant ist, ist dann halt die Namen zu lesen, die da unterschrieben haben. Die linke Witzfigur Jan Böhmermann zum Beispiel, Stokowski, Carola Rakete, die Komikerin Enisa Amani, Sibylle Berg, Denis Yücel, Fatma Aydemir. Ich habe im Scherz gesagt, wenn ich diese Liste bei mir abspeichern würde, dann könnte man mir mit den neuen Gesetzen, die sie da planen, zu Feindeslisten halt wahrscheinlich einen Gefängnisaufenthalt servieren, weil das ist wirklich das Wort, das Who is Who der intersektionalen Szene. Die Frau Furutan, die hatten wir auch schon öfter hier. Es ist wortwörtlich die progressive Avantgarde, also der industrielle kulturmarxistische Komplex, der sich stark genug fühlt, öffentlich aufzutreten und eine gesamtheitliche Liste abzugeben. Also nicht gesamtheitlich, aber eine gute Liste. Was man auch sagen muss, Taz generell, also die Taz-Redaktion selber hat natürlich auch einen Grund, alle anzurufen, die man so kennt, aber so ein paar Institutionen, NGOs, Bewegungen, Kollektive stechen halt schon raus. Und darunter sind halt auch Center for Intersectional Justice, PEN-Kollektiv und halt noch ein paar andere, Leiter Korrektiv Lokal, Chefredakteur Epilob, Chief Strategy Officer A2E1, Netzreformer, Redaktionsleitung WOTS, Wochenzeitung Zürich, Chefredaktion Missy Magazin, kritische Juristinnen RFU Berlin, Kuratorin von Hyperrealität, Gründerin und Direktorin von Center for Intersectional Justice, wo auch die Crenshaw mit dabei ist, Programmleitung Kulturzentrum ZAKK, Borderline Europe, Menschengruppe ohne Grenzen, e.V. Seebrücke, Berlin, Mädchenmannschaft, Diaspora, Podcast, Korientation e.V., ja, Weißredaktion, halt viele Leute aus dem Spektrum. Wir wollen nicht allen Ritterschlag geben, aber das sind schon ein paar richtig gute mit dabei. Sixtus auch, also bin da auch mal ein paar Namen durchgegangen, was es da alles gibt. Da könnte man locker einen 4-5 Stunden Sonderstream drüber machen, wo man einfach nur lustige Artikel vorstellt und Bücher und tralala, was die rausgehauen haben. Also ist echt interessant. Also. Erstaunlich. Interessant finde ich auch, dass der Nasir Ahmad da mitmachen durfte, muss ich sagen. Das ist der so Sachen sagt, wenn wir in unserer Moschee Homosexualität verbieten wollen, dann geht euch das gar nichts an. Und er wird seine Kinder davon abhalten, homosexuell zu werden und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder wie genau das da gelaufen ist, wer da unterschreiben durfte, ist auf jeden Fall anrüchig, würde ich jetzt mal sagen. Ein schönes Who is Who der progressiven Bewegung. Also nicht alle, die Besten, die treten nicht öffentlich auf, die sind eher im Hinterzimmer sitzen sie rum und machen Telefonanrufe. Aber ich fand es interessant, wer sich alles eingespannt hat. Und es sind ein paar Namen, wie ihr jetzt hier so beim Durchscrollen sehen könnt. Ach, hier ist auch der Nasir. Ja. Das ist auch so ein Artikel, wo ich echt einfach denke, was geht in euren Köpfen vor, Journalisten? Also, hier wird im Endeffekt behauptet, dass wir einfach alle zu doof sind, den Artikel zu lesen von Hengame. Wir haben den nicht verstanden und deswegen haben wir uns aufgeregt. Doch dabei dürfen Kontexte, Konsequenzen und Machtgefälle, auch akute Bedrohungslagen durchaus mitgedacht werden. Nee, dürfen nicht. Weil vor dem Gesetz sind alle gleich. Und ob jetzt jemand jemanden beleidigt oder Volksverhetzung begeht oder was auch immer, das klärt ein Gericht. und das Gericht klärt es ohne Kontexte, Konsequenzen, Machtgefälle oder akute Bedrohungslagen. Und das ist auch gut so, weil sonst könnte sich jeder im Endeffekt irgendwie aus allem rausreden. Es tut mir leid, dass ich meine Frau erschlagen habe, aber ich hatte eine akute Bedrohungslage oder was. Ja, Schutzbehauptung, ne, sagt man ja, glaube ich, vor Gericht. Und sowas, was zum Beispiel beim Familiengericht komischerweise eine kleine Rolle spielt, was da schon für Schutzbehauptungen laufen. Wer hat die Kinder angefasst oder so? Dass Jürgen Jagubi Farrars Text als Satire aufgefasst werden möchte, erschließt sich schon nach wenigen Zeilen, als er den Boden des Realen verlässt und sich dem Imaginären zuwendet. Das heißt, auch jeder Artikel von Intersektionalen ist eine Satire, weil die haben alle keinen also die haben alle keinen Boden des Realen unter den Füßen oder was. Und natürlich, Polizisten sind Müll, stand nicht in dieser Kolumne. Ich habe es gelesen, ich glaube schon, dass das da stand, aber die Damen und Herren hier von Zeit Online glauben das nicht, aber die glauben auch jeden Scheiß. Dann gibt es einen schönen Artikel hier im Fokus von einem jungen Polizisten, der die Kolumne gelesen hat. Ein Polizeibeamter findet beim Durchlesen des Artikels keine Worte, die diesen schlechten geistigen Erguss reflektieren könnten. Ich als Polizeibeamter kann eine solch unverständliche Haltung gegenüber der Polizei in keinster Weise nachvollziehen. In jedem Wort, das die Verfasserin in diesem Artikel von sich gibt, wird der Hass und die tiefe Ablehnung gegenüber der Polizei erkennbar. Die scheinbar so weltoffene, tolerante und liberale Autorin straft sich mit ihrem Artikel selbst Lügen und zeigt, wessen Geistes Kind sie ist. Polizeibeamte werden dabei von ihr mit Terroristen, Nationalsozialisten und Mördern verglichen. Und er sagt auch, es gibt eine Internet-Community, die das verteidigt. Und die haben wir ja gerade in dem Brief gesehen, wer das so ist. Ja, und hier haben wir die aktuellste Entwicklung der Geschichte. Abel, du hast das, glaube ich, eingereicht, ne? Ja, das war ich. Also, ich fand es nur irgendwie ironisch, dass sich irgendwelche Volltrottel entschieden haben, die Hengame jetzt zum Symbolbild von der neuen Unterdrückten zu machen und jetzt sie halt massive Drohungen erhält. Also, die Frage ist natürlich auch immer, wie viel da dran ist. Das hat dann nachher die Polizei zu entscheiden, zu ermitteln. Ich fand es einfach irgendwie, weißt du, so Müllhaufen entsorgen, bekommt Polizeischutz. Ja. Ja, genau. Der Müllhaufen muss sie jetzt beschützen. Oh, da ist sie ja dann auch auf dem Müllhaufen, wenn die bei ihr sind. Das, ne? Also, auch wenn sie drüber schwebt, ist klar. Ich habe auch auf Twitter geschrieben, hervorragend, Hengume geht damit in die breite Gesellschaft ein. Richtiges, ganz großes Kino von den Hirnis, die Drogen schicken und von allen progressiven Geistern speziell sie berühmt machen zu müssen. Also, aber ja, was auch immer. Es ist halt so, wie es ist. Drogen sind immer falsch, schreibt keine Drogen. Gibt gute Wege, sich zu organisieren, gibt richtig schlechte Wege, sich zu organisieren. Und Drogen sind schlecht. Ja, macht eben, man braucht ja auch gar keine Drogen. Man kann ja an dem Text arbeiten oder am Oeuvre der Dame oder an ihren Äußerungen auf Twitter. Das, ja, da eine Collage von ihren Tweets reicht mehr, sie zu diskreditieren, wie irgendeine dämliche Drohung. Also, ja. Das hier war vom Mammon. Ja, die Taz hat sich doch praktisch verteidigt, oder beziehungsweise sie hat erklärt, wie sie das intern mit den Sachen von Hengame umgegangen ist, mit diesem Artikel. Dass sie das intern diskutiert hätten und so weiter. Ja, und bei der Gelegenheit erklären sie uns eben auch nochmal ganz deutlich, wie das mit der Internet oder so deutlich es umgeht, wie das mit der Intersektionalität zu verstehen ist und warum das so zu verstehen ist und dass wir uns da irgendwie einen Teil von annehmen sollten oder so, dann auch am Ende, meine ich. Aber sie weisen vor allem nicht darauf hin, wo es herkommt. Und das finde ich doch nochmal nennenswert, denn eigentlich kommt das Ganze doch aus dem intersektionalen Feminismus. Und daher kommen auch die Theorien von den Männern, die nicht unterdrücken können, genau wie weiße nicht rassistisch behandelt werden können oder so, umgekehrt, ne? Männer nicht unterdrückt werden können und weiße auch nicht oder so. Und daher kommt das ja alles. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Theorie so durcheinander ist, aber das ist mal dahingestellt. Die Taz offenbart das aber nicht. Also die führen zwar die Diskussion und finde ich auch nicht so schlecht, wie wir es da geschrieben haben, aber am Ende, wie gesagt, kommt es ja eben auch darauf, dass man die Intersektionalen im Prinzip mehr unterstützen sollte. Und das bringt nur Chaos, meiner Meinung nach. Das ist aber auch. In diesen Sätzen steckt, wo die Differenzen liegen. In der Frage, was es genau bedeutet, wer spricht. Vor allem jüngere Kolleginnen halten dies heute für entscheidend. Ja, das jüngere zeigt, Kolleginnen. Ne? Und das Problem ist ja, dass sie das so durchreichen. Das zeigte auch der Tweet einer Kollegin vom Samstag. Sie hätte sich gewünscht, dass all die White Privilege People nichts zu der Müllkolumne gesagt hätten. Den Diskurs sollten diejenigen führen, die wirklich etwas zu struktureller Diskriminierung zu sagen haben. Einige Kolleginnen sahen ein Redeverbot für Weiße anrollen ein Irrtum. Denn natürlich wird niemandem verboten zu reden. Erwartet wird vielmehr, sich der Auffassung anzuschließen, nichts zum Diskurs beizutragen zu haben. Ja, es ist doch ein selbst auferlegtes Redeverbot. Das ist so dasselbe. Es ist ein Redeverbot, aber von sich selber aus. Voraus einer Gehorsam nach oben drauf. Und deshalb freiwillig zu schweigen, anders als Küppersbusch. So sollte die gesellschaftliche Auseinandersetzung stärker von Benachteiligten bestimmt werden können und sich die Dinge deshalb zum Besseren verändern mögen. Ja, wir haben ja vorhin gesehen, was für Pläne die Benachteiligten haben. Alles niederbrennen und dann die schwarzen Geister fragen, was daraus kommt. Ja, da gibt es bestimmt auch noch intelligentere Leute, die man fragen kann. Und das wird auch vielleicht nicht genügend gemacht. Aber es ist ja noch nicht so, dass es nicht gemacht wird. Ja, aber auf der anderen Seite heißt das doch, wenn du weiß bist und intelligent, sagst du lieber nichts dazu, damit auch die Dame von der Chess was dazu sagen kann. Ja, das führt natürlich auch nicht ins Ziel. Hier haben wir noch Frau Stokowski. Würde man in den Text an die Stelle von Polizisten andere gesellschaftliche Gruppen setzen, wäre die Reaktion derjenigen, die die Kolumne verteidigen, sicherlich eine andere, sagt die FAZ. Junge, wenn du bei einem Backrezept Mehl durch Beton ersetzt, ist was anderes. Okay, ja, gratuliere. Und dann haben wir einen anderen Abschnitt von Frau Stokowski. Also ich glaube, in beiden Fällen Kuchen draus. Den einen kannst du essen, den anderen nicht. Wann immer sie unsicher sind, ob sie etwas Sexistisches sagen oder tun, machen sie die einfachste Sexismusprobe, die es gibt. Vertauschen sie im Kopf die Geschlechterrollen und schauen sie, ob es merkwürdig wird. Wenn sie gerade über eine Frau sagen wollten, dass sie wahrscheinlich so anstrengend ist, weil sie keine Kinder hat, fragen sie sich, ob sie über einen Mann auch so reden würden. Da, Beton, Kuchen, das ist echt der geilste Vergleich, ey. Beton und Kuchen. Margarete. Ey. Beton und Mehl. Achso, ja, und genau, man hat angeblich, oder die Frau in dem Interview ist der Meinung, dass Kinder mit 3 Monaten beginnen, ihr Schubladendenken auszubilden. Und zwar hängt das natürlich damit zusammen, wie sie aufwachsen, wie ihre Umgebung ist. Und sie meinte, dass ganz Neugeborene würden bei der Betrachtung von Bildern mit unterschiedlichen Hautfarben irgendwie gar nicht reagieren oder gar nicht unterschiedlich reagieren. Wobei ich meine, dass Kinder, die ganz frisch geboren sind, sowieso auf ziemlich wenig reagieren, aber gut. Mit 3 Monaten würde das dann anfangen, dass sie sich eben ihre eigene Gruppe mehr angucken als die der Fremden. Und das ist natürlich eine Sozialisationsgeschichte, finde ich jetzt auch gar nicht verwunderlich. Aber das Schubladen zu denken, Denken zu nennen und daraus Rassismus abzuleiten, der ja in unsere aller frühesten Anfänge oder so gelegt wird, das ist nicht Quatsch. Ja, man könnte Quatsch, weil ich weiß auch, wie antirassistisch oder wie unrassistisch eben Kinder eigentlich sind. So, das Bild, die sind doch alle keine 3 Monate mehr. Ne? Und man kann ja auch trotzdem auch andersrum. Da und so. Also, das ist auch Quatsch. Man kann das ja auch andersrum interpretieren. Man könnte sagen, das ist ein starkes Argument gegen Multikulti. Dass, wenn schon 3 Monate alte Kinder irgendwie ein Problem damit haben, dann kann Multikulti eigentlich nicht funktionieren. Die Untersuchung, dass Multikulti zu einer Low Trust Society führt, halt auch wieder verständlicher. Also, aber ja. Ja, es gibt schon eine Art von Zugehörigkeitsgefühl offensichtlich. Und das macht sich dann in so einem Moment einfach bemerkbar, denke ich mal. Viel mehr ist es nicht. Apropos Multikulti. Ja. Lol. Ja, okay, Gewalt ist schlecht, aber trotzdem irgendwie ist die Überschrift interessant. Ja, also ich muss sagen, mich hat das ein bisschen schockiert, dass viele Leute da so schadenfroh waren. Also es geht hier darum, dass in Wien seit Tagen es Unruhen gibt. Und zwar fing das an mit einer kurdischen feministischen Demonstration, die dann von türkischen Nationalisten und Grauen Wölfen angegriffen wurde. Am zweiten Tag sind die aufgetaucht, um so ein Kulturzentrum zu belagern, haben Brandsätze geschmissen und Steine. Mich hat schockiert, dass so viele Leute gesagt haben, oh, die Antifa bekommt aufs Maul. Ich bin der Meinung, man sollte in solchen Momenten die Reihen schließen. Man sollte sagen, nee, wir brauchen keine ausländischen Gewalttäter, wir haben selber schon genug. Und wenn ihr euren Konflikt austragen wollt, liebe nationalistische Türken, dann macht das doch zu Hause. Ich verstehe sowieso nicht, was ihr hier wollt, wenn ihr graue Wölfe seid. Warum seid ihr nicht zu Hause und küsst dem Sultan die Schuhe, wie es ihm gebührt? Ja, das ist sowieso, was ich gar nicht verstehe. Also wenn ich jetzt in einem anderen Land wäre, Nationalist werden würde, ich würde in mein Heimatland gehen und der Armee beitreten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was will ich hier? Aber das ist halt auch nur mein Verständnis. Also. Und ich weiß ja, also man kann mich dafür rechts nennen. Also aber verschleppte Opfer, Ebel. Verschleppte Opfer. Ja, ich, keine Ahnung. Also. Sorry. Also, ja. Ich hätte ganz gerne, dass alle Teilnehmer, die da gewalttätig geworden sind, in die Türkei expediert werden. Und zwar ohne Rücksicht auf Familienstand oder ähnliches. Wer sich an solchen Sachen in unseren Ländern beteiligt, der kann hier nicht bleiben. Wer Brandsätze wirft und Frauen verprügelt, der kann hier nicht bleiben. Was soll das denn? Naja, wir meine, haben selber schon genug. Können die schon hier bleiben? Das ist ja meist halt auch die Situation da. Jetzt meine Frage zu der Sache: Man sieht ja hier die Polizei. Wurden denn die ganzen Leute festgenommen oder hat sich das von selber wieder aufgelöst? Oder wie ist das jetzt? Nee, also ich habe das so ein bisschen live verfolgt auf Twitter. Da waren ziemlich viele Stimmen dabei, die gesagt haben: Polizei, warum macht ihr nichts? Warum lasst ihr die gewähren? Und es waren wohl im Verhältnis zu der Teilnehmerzahl und zu den Gewalttaten relativ wenige Festnahmen. Und erst jetzt in den letzten Tagen hat sich das ein bisschen geändert, die Rhetorik der offiziellen Stellen. Ja. Dabei hätte man da ruhig mal durchgreifen können, meiner Meinung nach. Weil das ist halt was überhaupt nicht geht. Was interessieren mich die Konflikte zwischen Türken und Kurden? Und es kann nicht sein, dass unsere Städte, oder auch wenn es jetzt Wien ist und in Österreich, aber dass halt westliche Städte da in Mitleidenschaft gezogen werden, weil diese Leute ihre Konflikte nicht unter Kontrolle bekommen. Das ist mir unbegreiflich. Ja, man kann nur hoffen, dass da eine gewisse Einsicht besteht. Ich meine, hier wurde spontan demonstriert. Es war keine angemeldete Demo. Vielleicht wäre bei einer angemeldeten Demo das mit Polizeischutz auch besser gewesen. Es wäre nicht zu sowas gekommen. Aber man sieht es ja auch von der anderen Seite, dass angemeldete Demonstrationen durch spontane Gegendemonstrationen gestört werden. Ich kann da nur hoffen, dass da einfach eine Einsicht vielleicht kommt was Gutes aus der Story, dass die Leute sehen, ah, okay. Es geht nicht darum, wie man aussieht oder so, sondern welche Methoden man benutzt. Ach so, vielleicht sollten wir nicht diese Methoden benutzen. Spontane Demos sind aber auch haram. Wahrscheinlich. Kommen wir nun zum Print-WDR. Da ist die wie heißt sie noch gleich? Karakaya-Talk wird als Hoffnungsträger umschrieben. Aber ich dachte, die ist doch bei Funk raus mittlerweile. Ja, die ist auch raus, weil sie nach oben geschubst wurde, vielleicht zum WDR oder so. Na, sehr gut. Das ideologischer Fahrstuhl. Könnte durchaus passieren, ja. Perspektiven von Menschen, die in den Medien unterrepräsentiert sind. Ich glaube, ich kotze gleich. Wir erinnern uns alle noch an widerliche weiße Mehrheit, nee, ekelhafte weiße Mehrheitsgesellschaft. Wer nicht weiß, wovon wir reden, kann gerne nochmal unsere Folge Widerlich Weiße Weihnachten schauen, wo wir uns eine ganze Folge aus Karakaya Talk angeschaut haben. Und ja, wir hatten alle ziemliche Kopfschmerzen danach, so viel kann ich sagen. Das soll die arme Frau erst sagen, ne? Dass sie auf die Kopfschmerzen hat. Hier haben wir den basierten Danisch, der über Fake News und die Arbeitsweise von Journalisten schreibt. Und da tut mich der Hartmut so ein bisschen erinnern, wie ich vor 2 Jahren gedacht habe. Also Reformierbarkeit des Journalismus. Also glaube ich eigentlich immer noch irgendwie dran, weil ich ein verkappter Idealist bin. Aber da liegt so viel im Argen, dass ich nicht mehr so große Hoffnung habe. Ich glaube zwar nicht, dass es unmöglich ist, aber man muss sich dann auch eingestehen, dass man selber halt auch nur ein kleiner Wimpel ist, der rumflattert im Wind und von den Progressiven hin und her geblasen wird, wie es einem beliebt. Ich meine, wir müssen ja schon bangen als Affen, ob wir überhaupt auf YouTube als Plattform bleiben können. Also, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war der Artikel sehr interessant. Im geheimen Intranet der Affen wurde dieser Artikel des Öfteren gepostet von verschiedenen Leuten, die über ihn gestolpert sind. Genau Und gut. ich fand es auf jeden Fall interessant und wollte euch diesen längeren Artikel nicht vorenthalten. Also wenn ihr unter der Woche was Angenehmes lesen wollen würdet, da hier über Fake News und die Arbeitsweise von Journalisten von Danisch Hartmut. Na, keiner? Ach so, ja doch, das war von mir, glaube ich. Hier ist ein Interview mit einem, der Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Popkultur erklärt. Ist ja auch nicht uninteressant, kann man ja auch mal darstellen, so wo die Zusammenhänge sind. An die Grenzen dieser Theorie sind es ja nicht so richtig gegangen, aber ich meine, hat er mal erklärt, wie das mit den Illuminaten kommt und wer da so wie zusammenhängt, welche Autoren da eine Rolle spielen und inwieweit diese Sachen dann in Politik oder in politisches Denken übernommen wurden und umgekehrt. Ne? Also Akte X ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Das Am war's voll. sichtbarsten ist die Überschneidung der Popkultur, die direkt Verschwörungstheorien aufgreift. Sichtbar etwa am Fall des deutschen Hackers Karl Koch, der sich nach einer Figur aus den Illuminatus-Romanen Hackbarth Selayne benannte. Ebenso überzeugten ihn die Bücher, dass die Welt von Verschwörungen und bösen Mächten wie den Illuminaten durchzogen sei. Das waren nicht die Bücher, sondern das war der labile psychische Zustand von Karl Koch. Und die Zuführung von großen Mengen Kokain und Amphetaminen durch seinen Manager, wenn ich das Aber die mal Bücher so. selber waren ja auch schon nur Popkultur, so ungefähr. Das war ja auch irgendwie als satirisch gemeint, wenn ich das richtig verstanden Ja, waren sie auch. habe. Also die komplette Prinzipien Discordia und Illuminatus, das ist alles ein Metakommentar, der sich eigentlich über Verschwörungstheorien lustig macht. Und die Verbindung zwischen Karl Koch ist halt auch irgendwie lustig, weil halt, wie gesagt, also der Typ ging halt ins Psychotische, also und hat Aufputschmittel konsumiert, die halt Verfolgungswahn unterstreichen und ja, stärker machen. Also. Ich finde es wirklich schockierend, wie ihr hier den heiligen Text der Principia Discordia blasphemiert. Ja, ich weiß, er ist auch Wow, heilig. wow. Sind sich Künstler ihrer Verantwortung bewusst, wenn sie sich Verschwörungstheorien bedienen oder diese verbreiten? Seid ihr doof? Seid ihr einfach doof? Künstler, da ist das schon im Wort drin, das hat nicht mit der Realität wirklich zu tun hat. Müssen wir sowas wirklich diskutieren? Künstler können natürlich einen Beitrag leisten, um dem entgegenzuwirken, in etwa indem sie reale Probleme behandeln. Ja klar. Das ist Ja, genau das, natürlich was wird auch ich. den Künstlern Vorschriften gemacht, ist ja klar. Ich meine, das Geniale ist, bitte glaubt nicht an Verschwörungstheorien, schreit der ARD-Faktenfinder, während Verschwörungstheorien halt einfach ein Gedankenkonstrukt ist, was im Menschen vorhanden ist. Verschwörungstheorien, die sind manchmal mehr on vogue, manchmal weniger on vogue, aber das ist wie ein Bias aus dem Kopf rauslöschen, das geht nicht. Das ist in der menschlichen Psyche drin, als Betrachtungsvehikel für die Welt, was aus einem primitiven Affengehirn stammt. Da kannst du auch fragen, können wir die Farbe grün oder rot abschaffen, weil sie nicht ins politische Feld passt. Das ist einfach Mustererkennung oder so. hirnrissig. Also unsere Art zu denken und Muster zu erkennen, basiert einfach darauf. Und das ist Mustererkennung ein bisschen auf Steroiden und dann hat man halt eine Verschwörung. Aber es ist halt wortwörtlich den Leuten das Atmen verbieten, weil halt ein Teil vom gehirn halt darauf basiert von der Wahrnehmung. Es ist ich, ah, Hilfe. Die sollen freiwillig aufhören zu atmen. Ja, genau. Ja, genau, weil sie nichts beizutragen haben. Hier haben wir einen Gruß von Chris, der hat den noch schnell in unseren Briefkasten geschmissen, wie hier die Taz, bevor es losging. Junge Journalisten wollen immer öfter ihre Leser moralisch erziehen. Was dabei das Richtige ist, scheinen sie ganz genau zu wissen und berufen sich auf eine fragwürdige Wissenschaft. Das ist anmaßend und diskriminierend. Der Artikel heißt Die Politik des schlechten Gewissens von Judith Zivin-Spassard. die wir auch schon öfter hier gefeatured haben. Da geht es auch nochmal um den Konflikt, den wir eben schon in dem Taz-Artikel kurz angesprochen haben. Natürlich versuchen Journalisten Begriffe wie Intersektionalität und Critical Whiteness ihren Lesern verständlich zu machen. Aber genau hier liegt auch das Problem, dass in deutschen Zeitungen immer häufiger eine äußerst fragwürdige Wissenschaft zur faktischen Wahrheit überhöht wird. Nehmen wir etwa den Ansatz der männlichen oder weißen Privilegien, dass die Sprache dafür verantwortlich sein soll, dass Frauen und sexuelle Minderheiten weniger häufig Karriere machen, ist eine von vielen Thesen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Genauer genommen handelt es sich hier nur um eine Hypothese, um eine Annahme also, der die empirische Grundlage fehlt. Es macht sicher Spaß, eine Hausarbeit darüber zu schreiben, inwiefern James Bond oder Lolita von einem mörderischen Patriarchat beeinflusst sind. Das ist legitim, denn hier geht es um die Freiheit der Wissenschaften. Etwas anderes ist es, wenn Journalisten diese fragwürdige Annahme als Rechtfertigung sehen, das generische Maskulinum wie eine Krankheit aus der Sprache zu tilgen, um die eigene Leserschaft auf den moralisch besseren Weg zu bringen. Slow clap. Applaus. Genau darum geht's. Und ich finde es schön, das ist jetzt der dritte oder vierte Artikel, den wir heute haben, der diese Kerbe schlägt. Und es gibt mir ein wenig Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwann noch mal besser wird. Wird's nicht. Ich habe so viele schwarze Pillen, die ich mir nicht getraue zu veröffentlichen, weil ich die Leute nicht verstören möchte. Hoffentlich ist die Hälfte nicht wahr. Ja, hier haben wir ein Interview mit Rezo, das die Berliner Zeitung geführt hat. Und ja, die Zeitungen, die bei Rezo in seinem Pressevideo so schlecht weggekommen sind, die beschweren sich so ein bisschen und versuchen Richtigstellungen hinzulegen und so weiter, die dann wohl teilweise auch wieder widerlegt hat und so. Die FAZ hat aber zum Beispiel auch nochmal einen dritten Artikel nachgelegt, wo sie dann wieder Sachen nachgelegt haben, wo er Quote Mining betrieben hat. Und ich finde auch, das ist alles nicht ganz astrein. Also einerseits macht er da so eine Statistik, die, ja gut, möglicherweise wegen technischen Sachen eben vielleicht ein bisschen unvollständig ist, aber er macht eine Statistik und gibt ja eine Aussagekraft und will aber dann in dem Interview nichts von der Aussagekraft wissen. Also eigentlich hat er das zwar gemacht und wollte das auch irgendwie was damit untermauern, aber wenn man ihm dann sagt, das bedeutet dann aber dies und das, und dann sagt er, nee, das bedeutet das nicht. So, das ist irgendwie Quatsch, was er da erzählt, finde ich. Die Berliner Zeitung beschwert sich da ein bisschen allerdings auch zu Unrecht, weil die hatten wohl technische Umstellungen oder sowas in ihrem Archivsystem und deswegen konnten da auch nur so wenig Sachen gefunden werden. Er hatte aber die zum Beispiel mit 50%, glaube ich, falsch etwa von 8 gefundenen Artikeln. Ja, wenn man jetzt die anderen beiden oder drei, die er nicht gefunden hat, dazu rechnen würde und die wären fehlerlos, dann würde das schon eine ganz andere Quote für die Zeitung ergeben und die würde ganz anders irgendwo in dieser Tabelle landen. Er hat das ja dann eben auch prozentual ausgerechnet. Ja, ist auch okay, um es vergleichbar zu machen. Aber diese ganze Arbeit, die er sich da gemacht hat, die hat er sich doch nicht gemacht, irgendwie um nichts auszusagen, so ungefähr. Das finde ich irgendwie echt Banane. Ja, das Ende habe ich noch nicht gelesen, wie die auseinandergehen. Aber die werden sich auf jeden Fall nicht richtig grün in dem Gespräch. Finde ich auch nicht schlecht. Also es ist ein ganz interessantes Interview eigentlich. Ich finde den Mann sowas von unsagbar überbewertet. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, er packt ja so ein bisschen in die, wie soll man sagen, intellektuell will ich gar nicht unbedingt sagen, aber in so eine kompatible Art und Weise den Intersektionalismus. Ne? Und der kommt ja auch mit so, wenn man das mal genau anguckt, mit komischen Sachen. Also er hat, wie war das denn? Er hat zum Beispiel irgendwelche Kindermorde und dann hat er ein Foto von Frauen, denen irgendwie der Nippel rausgerutscht ist oder so. Und dann hat er von Opferschutz geredet, als wären das gleich starke, gleichwertige Opfer oder so, die man gleichmäßig schützen müsste. Solche Leute, und das finde ich ganz schön perfide teilweise, ja. Vision 2050. Das Rat für nachhaltige Entwicklung. Und die haben einen interessanten Rapport aufgestellt. Und ja, Merkel hat den ja mal endorsed, also auf einer Veranstaltung. Sie hat das nicht geschrieben, aber es ist halt ganz lustig, dass halt der, also da gibt es ein Verbarium, also wo Wörter halt aufgelistet sind, die ihren Sinn verändern und was man halt in der Zukunft anders macht. Und da gibt es zum Beispiel Migrationshintergrund, nicht mehr benutzt seit etwa welchem Jahr, 2040, Grund der nicht weiter erfolgten Nutzung, nicht mehr benötigt, da Menschen so gemischt sind, dass jeder einen Migrationshintergrund hat. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach lustig. Also, wir haben es auch schon das ein oder andere Mal vorgestellt, aber ich habe so meine 12 Cent, die ich verwetten kann mit dem Publikum, habe ich so auf diesen Rapport, dass der in der Zukunft uns nochmal wieder begegnen wird und manche Sachen vielleicht wahrer vorhanden sind, also mehr und mehr Zuspruch bekommen aus diesem alten Rapport, wie man heute vielleicht meinen mag. Also wie gesagt, speichert euch den ab, schaut ihn mal durch und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Religionskrieg, nicht mehr benutzt seit etwa welchem Jahr, 2040. Da ist halt auch wieder, Chris wird mich jetzt bestimmt aus dem Off schlagen, die Anmaßung der Atheisten, dass nur ein militant vertretener Atheismus dazu führen würde, dass es keine Religionskriege mehr gibt. Aber ja, mal gucken, Walking Poor, frühere Bedeutung, Personen, die trotz Arbeit aufstockende Hilfen zum Erreichen des Existenzminimums brauchen. Nicht mehr benutzt seit etwa welchem Jahr? 2020. Grund der nicht mehr erfolgten Nutzung, bedingungsloses Grundeinkommen und Aufwertung unentgeltlicher Arbeit. FC Bayern München, frühere Bedeutung Fußballverein, nicht mehr benutzt seit 2028. Grund der nicht weiter erfolgten Nutzung, Insolvenz. Noch besser. Was Zigaretten. Ist das für ein Unsinn? Warte, Wunschvorstellung. Merkel Endorse, also Merkel mit M-E-H-R-K-I-L-L, Merkel. Das ist die einzig richtige Art und Weise, wie man Merkel schreibt. Nein, Spaß. Oh immer nur Spaß. Das Geniale ist das letzte Wort, das Zigarette. Frühere Bedeutung, nikotinhaltiger, giftiger Brennstängel, der zur Suchtbefriedigung angesteckt und geraucht wurde. Oft auf Festen und in Gesellschaft. Nicht mehr benutzt seit etwa welchem Jahr? 2030 wurde das Rauchen in Deutschland komplett verboten. 2035 hatte die Zigarettenindustrie keine Chance mehr. Grund der nicht weiter erfolgten Nutzung, komplettes Rauchverbot. Ich würde sagen, dass Zigaretten die Gesellschaft friedlicher machen, weil man den Leuten weniger in die Gurgel geht, sondern nicht sich in die Kippe anstecken kann, aber Rauchen ist Haram und achtet auf eure Gesundheit. Alter Schwede, Bayern München insolvent. Ah, Turning on to Political Violence, the Emergence of Terrorism. Das ist ein gutes Buch, was sozusagen Meta-Erkenntnisse zur Organisation von Terroristen aufdeckt und dann so also einen geschichtlichen Exkurs macht, der sich halt seit 1800 so mal verschiedenste Bewegungen angeguckt hat. Also die Anarchisten, die klassisch liberalen Terroristen, die es ja auch gab, dann die Kommunisten etc. etc. Also ein sehr umfassendes, erschöpfendes Buch, zum Teil so erschöpfend, dass es hier und da langweilig wird, wenn man die Geschichte schon ein bisschen dahinter kennt, aber nichtsdestotrotz ein sehr interessanter Exkurs durch die Geschichte und wie das halt mit dem Terrorismus so ist. Also mir hat es sehr gefallen. Also, ja. Terrorismus ist Haram. Bitte geht in den Wald, anstatt Terrorismus zu betreiben. Ja, das ist eine gute Idee. Broadcast Hysteria, Orson Welles' War of the Worlds and the Art of Fake News. Das Buch war auch, wie das andere, wenn man die Geschichten schon ein bisschen kennt, etwas langweilig. Also Orson Welles' War of the Worlds und die Hysteria darum. Interessant ist aber, was der Autor tiefergehend dahinter aufgedeckt hat, wie sozusagen am Ende es eine Panik in der Zeitung über die Panik gab, die gar nicht so groß war, wie die Panik in der Zeitung über die Panik Bericht erstattet hat. Und dass sozusagen die Panik um Orson Welles' vermeintliche Panik, die er in die Welt gesetzt hat, dass die zum Hays Code geführt hat. Und jeder, der die USA tiefgreifend erkennt, weiß, dass der Hays Code sozusagen die Richtlinien waren, nach dem Funk und Fernsehen und Kulturgüter erschaffen hat. Also dass es dann ein Framework gab, dass zum Beispiel Ehe immer positiv dargestellt wird, der Verbrecher immer ein Ehebrecher war, etc. Also dass sozusagen so eine konservative Weltsicht eher vermittelt worden ist und dass dieser Hays Code dann später nach und nach halt aufgedröselt worden ist. Da gab es auch von Tim View, The Master Switch, der dröselt den Hays Code auch ziemlich gut auf und wie sozusagen es zur Limitierung der Kunstfreiheit geführt hat. Also Auf jeden Fall sehr interessant. Broadcast Hysteria, Orson Welles, War of the Worlds and the Art of Fake News by A. Brand Schwartz. Also, jo. Sternebuch. Heiderabad, das war eine interessante Grafik hier. Also wir schauen uns hier an. Figure Global Migration of Inventors during 2000 and 2010. Und was ich total merkwürdig finde, ist, dass wir hunderttausende Erfinder haben, die ja alle irgendwie klug und schlau sind oder wenn sie nicht klug und schlau sind, zumindest was gefunden haben, was sehr nützlich ist. Und dass sie merkwürdigerweise alle in diese White Supremacist United States gehen, also wo die weiße Vorherrschaft so schrecklich ist, dass es Black Lives Matters geben muss, weil alles so furchtbar ist. Und Deutschland, da gehen sie auch ganz gern hin und in die Schweiz. Und ich finde es total merkwürdig. Gerade in die furchtbarsten Länder gehen diese hellen Köpfe oder Menschen, die eben was Interessantes gefunden haben, hin. Und ich habe vollkommen, also ja, interessant. Wo wir doch eine rassistische Gesellschaft sind mit rassistischer Polizei und Rassismus. Ja, überleg dir mal, warum kommen die denn her? Ganz merkwürdig. Ja, Armut ist schlimmer. Ne? Ja, und wir haben als Deutschland noch die besonders seltsame Situation, dass wir halt sehr viele Talente anziehen, aber auch sehr viele Talente abwandern. Ja, das stimmt. Von Talent. Ja, hier haben sie festgestellt, ich glaube an der Uni Bochum sogar, dass die Viren von Covid-19 auch in warmen Temperaturen sich ganz gut halten. Also im Endeffekt haben sie bei verschiedenen Temperaturen, da stand auch im Text ganz genau beschrieben, welche Temperatur wie lange überleben, den Virus wie lange überleben lässt oder so. Und das ging irgendwie bis 20 Stunden oder so. Ja, berücksichtigen muss man aber auch, dass nicht berücksichtigt wurde in dem Test, UV-Licht und sonstige Bedingungen mit Luftfeuchtigkeit und so weiter. Also es ging rein um die Temperatur. Ja, vor allem Luftfeuchtigkeit soll ja eine besonders starke Rolle spielen. Ja, UV-Licht aber auch, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja. Also je höher die Luftfeuchtigkeit, umso besser überleben, nehme ich an, oder? Nee, so je höher die Luftfeuchtigkeit, desto schneller sinkt es auf den Boden ab und ist halt nicht mehr halt so in der Luft stehen. Okay. Also, am Boden ist es dann aber halt nicht mehr in der Luft stehend. Schneller. Ja, dachte ich mir mal, so eine Corona-Nachricht mal mitzubringen. Das wird auch nicht schlecht. Ich habe länger nicht drüber geredet, oder? Aber jetzt war Corona vorbei. Wieder, dass alles wieder andersrum ist. Ne? Das kennt man ja mittlerweile. Ja, wer weiß. Ja, das ist ein längerer Artikel in der NZZ. Ja, den ich leider nur so ein bisschen überflogen habe, beziehungsweise eigentlich erklärt der Titel ja, worauf der Autor hinaus will, nämlich dass die Wissenschaft praktisch missbraucht wird durch Politik und Konsorten. Und da sind ja auch nicht alle Wissenschaftler so für, dass diese vermeintlichen Wahrheiten von der Politik immer so verwurstet werden, als wären es Wahrheiten. Und da spielt ja, das ist ja nicht nur bei SARS so, sondern eben auch beim Klima und so weiter, kannst du durchblicken. Tut da sicher nicht jeder. Ne? Und dann nimmt man sich im Zweifelsfall eben lieber das moralisch Richtige aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen raus, anstatt eben sich rein auf die Wahrheit zu beziehen. Ne? Ja, könnte ja auch ein kritikwürdiger Zustand halt. Hm? Könnte ja auch an dem Druck, der von außen immer weiter aufgebaut wird, wie wir jetzt schon in mehreren Artikeln heute gesehen haben, liegen. Da habe ich neulich auch eine Studie gesehen, dass wenn in der Öffentlichkeit über Wissenschaft berichtet wird und über die menschliche Natur, dass es oftmals einen positiven Anklang haben muss, also ein positives Happy End wie ein Hollywood-Movie und dass man halt, wenn man zum Beispiel über schlechte Eigenschaften der menschlichen Natur spricht, dass es bei den Leuten gar nicht gut ankommt. Also so wieder so eine ideologische Verbohrung ist. Also moralisch. Ja, man möchte schon, dass Wissenschaft eine Lösung darstellt als ein Problem. Ne? Ja, genau, genau. Im Prinzip ist das richtig. Ja, aber sie sind natürlich auch dazu da, die Probleme erstmal zu erkennen und so. Ne? Ja, der Online-Werbemarkt ist ja generell in einer sehr großen Krise. Und jetzt gibt es mehrere aktivistische Aktionen, dass Facebook beispielsweise boykottiert werden soll. Das hat jetzt nicht direkt was mit Unilever und Coca-Cola zu tun, aber andere Marken, boykottieren Facebook quasi, weil die meinen, dass die nicht genug gegen Hate Speech und das übliche Trara vorgehen. Und im Fall von Unilever und Coca-Cola ist es jetzt aber so, dass die im Endeffekt gesagt haben, die generelle Lage ist uns zu aufgeladen, dass wir einfach generell auf jegliche Werbung in bestimmten Segmenten verzichten. Im Fall von Unilever betrifft das hauptsächlich Facebook und die Facebook anliegenden Seiten. Coca-Cola sagt generell alle Social Media nicht mehr bis Ende des Jahres. Mann. Einerseits, also das ist deswegen sehr seltsam, weil die sich Unilever ist einer der größten Werbekunden, Werbeauftraggeber weltweit. Punkt. In jedem Land der ganzen Welt einer der größten Kunden. Und wenn die keine Werbung mehr schalten, geht erstmal sehr viel Geld verloren. Punkt 1. Und zweitens macht Unilever sowas eigentlich nicht. Ja, und dass die jetzt wirklich gesagt haben, uns ist die ganze politische Situation einfach zu instabil und deswegen wollen wir uns mit unserer Werbung weder in die eine noch die andere Richtung exponieren. Ja, das ist schon wieder eine ganz neue Qualität. Und die Frage ist halt, wie es im nächsten Jahr aussehen wird, ob die dann ihr Werbebudget wieder schalten werden. Ja, nochmal, Unilever und Coca-Cola, ich weiß nicht, also ob diese beiden mit ihren ganzen Marken vielleicht schon für ein Drittel des ganzen Werbemarkts aufkommen, könnte hinkommen. Ja, aber ist ja auch wieder zutiefst heuchlerisch, wenn man halt bei den Russen und den Chinesen die Olympiade bewirbt mit Coca-Cola und dann vor so einer Diskussion zurückschreckt. Ja, also nochmal, das sollte man jetzt halt nicht damit verwechseln mit dieser Ben & Jerry's, North Face, Patagonia Boykott-Aktion. Das wird teilweise nämlich in manchen Nachrichtenmeldungen auch so dargestellt, dass Unilever und Coca-Cola sich jetzt diesem Boykott angeschlossen hätten. Aber laut ihrer eigenen Aussage der Konzerne jeweils wollen die sich einfach komplett der Situation entziehen, weil es ihnen zu instabil ist. Ja. Tja. Wahrscheinlich tut es nichts zur Sache, aber ich sag mal, Unilever leidet vielleicht auch ein bisschen bei uns jedenfalls darunter, dass Kaufland sich komplett zurückgezogen hat von Unilever-Produkten. Ja, aber das wird wahrscheinlich in der Gesamtbilanz nicht so eine Rolle spielen. Interessant, weiß ich jetzt nichts zu. Bis vor einem halben Jahr ungefähr gewesen. Ja, hier haben wir einen interessanten Artikel. Da hat es einen Datenleak gegeben von Regierungsdaten, insbesondere Polizei- und Strafverfolgungsbehördendaten, allerdings auch Sachen wie, ja, ich sag mal, Klarnamen, Bankverbindungen von irgendwelchen entweder Verdächtigen oder von irgendwelchen Verbindungsleuten, Undercover-Polizisten mit Tarnnamen. So, diese Daten sind quasi, die letzten 24 Jahre sind quasi über ein Subunternehmen, was ein Government Contractor war in Amerika, an die Öffentlichkeit geraten. Und das ist halt sehr relevant, weil, wie gesagt, es ist ein riesiger Datenbestand und das geht halt von Verdächtigen über alte Fallakten, Videos, Bankdaten, alles Mögliche. Gerade die Bankdaten sind meiner Meinung nach besonders relevant, weil sich ja Bankkonten auch in 20 Jahren nicht unbedingt ändern, von den Bezugsdaten her, IBAN und solche Sachen. Ja, und das ist ein ziemlicher Skandal und der hängt halt damit zusammen, dass in Amerika ja unter George Bush und Barack Obama dann die sogenannten Fusion Center errichtet wurden. Das sind im Endeffekt mehrere Zentren, wo quasi alle Daten von allen Regierungsstellen, die es gibt, zusammengetragen werden, damit im Fall von irgendwelchen Terrorbedrohungen oder behördlichen Maßnahmen oder anderen Sachen einfach ein größerer Datenpool zur Verfügung steht und die Behörden halt sich gegenseitig diese Daten austauschen können. Hat alles nicht so generell funktioniert, allerdings ist dieser Datenbestand da und jetzt ist ein sehr großer Teil dieses Datenbestandes über ein Subunternehmen geleakt worden. Ja, einfach nur krass, ein sehr großes Datenleak und vor allem das hat mich an eine Sache erinnert. Das war vor einigen Jahren, wo quasi über ein Subunternehmen Regierungsbehördendaten von der CIA quasi geleakt wurden und daraufhin ist deren Gesamt oder also Gerüchten zufolge deren gesamtes Untergrundnetzwerk, was sie an CIA-Spionen in China haben, quasi entfernt worden von der chinesischen Regierung. So, und wenn man sich das jetzt anguckt, sehr bedenklich ist das halt für irgendwelche Polizisten, die irgendwelche kriminellen Organisationen unterwandert haben, weil jetzt halt die Leute, die fit sind, diese Datenbank halt scannen können und vielleicht, keine gute Situation für Undercover Cops und ich meine, Polizisten haben es generell schwer und das kommt jetzt dazu. Und es steht halt auch im Raum, ob die generelle Grundhaltung, dass die Polizei nicht so hoch angesehen ist, vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass dieser Datenleak überhaupt hat stattfinden können. Sehr unschöne Situation. An dieser Stelle vielleicht als kleine Korrektur, wir hatten ja über die Milkshakes vom Shake Shack und die Polizisten letzte Woche gesprochen. Das ist wohl alles heißer gekocht worden, als es tatsächlich stattgefunden hat. Und also die ganze Situation wurde von allen Seiten einfach überbewertet und keinerlei Anklage oder sonstiges wurde da erhoben. Nur zur Information. Ja, aber es hat wohl noch mehr Sachen in der Richtung gegeben. Ich erinnere mich an das Bild. Es hat andere Fälle mit anderen Sachen gegeben, aber explizit die Shake-Shack-Sache. Ja, so viel zur die Regierung und der Datenumgang mit der Regierung, ob die Regierung mit den Daten verantwortungsvoll umgeht. Tja. Ja, in Australien und Neuseeland hat es in den letzten Wochen mehrere Angriffe auf Infrastruktur gegeben. Diese Cyberangriffe, die immer quasi befürchtet wurden. Teilweise waren es Kriminelle, aber teilweise sagt die Regierung halt, dass halt wirklich die Kapazitäten, die da aufgewandt wurden, nur irgendwelche größeren Staaten machen konnten. Und in Richtung China gucken sie. Normalerweise wird ja Russland immer quasi beschuldigt, aber ich glaube, die Australier, die gehen da eher von der chinesischen Regierung aus. Und hier in dem Artikel geht es um das, was die Leute in Australien natürlich am meisten bewegt hat, dass das größte Brauerei- und Vertriebsnetzwerk quasi für eine Woche lahmgelegt wurde und es befürchtet wurde, dass es Bierengpässe in Neuseeland und Australien deswegen gibt. Und die gute Nachricht, diese Brauereien, die können doch wieder liefern. Und in dem Artikel wird nochmal Bezug genommen auf die anderen, noch etwas relevanteren Sachen, wie Angriffe auf Verteilernetze oder irgendwelche Industriekraftwerke, die halt irgendwelche Minen oder andere Industrien im Hinterland dezidiert versorgen, die dann quasi ausgeschaltet wurden. Ja, also jetzt nicht irgendwelche Kraftwerke, die Strom für Städte erzeugen, sondern Spezialkraftwerke. Ich glaube auch Bahnstromkraftwerke waren davon betroffen. Also wirklich expliziter, schlimmer Angriff auf die industrielle Infrastruktur hat es da gegeben. Und ich weiß nicht, ich habe da in den deutschen Medien nicht so viel von gehört. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt keinen Fall, der bis jetzt so krass gewesen wäre, auch in den tatsächlichen realen Auswirkungen wie das. Und nochmal, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das mit der Brauerei, das war eine Ransomware, also die Daten wurden und das ganze System wurde quasi lahmgelegt und es sollte Erpressungsgeld gezahlt werden. Und ja, diese Meldung hat die ganzen anderen staatlichen Sachen etwas und industriellen Sachen etwas überlagert. Aber nochmal, ich glaube, so einen krassen Fall hat es bis jetzt noch nicht gegeben, aber vielleicht kriege ich einen Hinweis auf andere Sachen, die ich übersehen habe. Ja. Wer hat denn was gegen Australien? Verstehe ich mir gar nicht so richtig. Ja, die ganze Situation fand ich auch ein bisschen seltsam, weil China ja extrem involviert ist in Australien und ja auch sehr viel Einfluss auf die Politik in Australien nimmt und auf die Industrie und dass die Australier jetzt explizit sagen, dass dass die Chinesen wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, hat mich überrascht, weil normalerweise nehmen die Chinesen eher in Schutz. Ganz seltsame Sache, was da passiert ist. Und die Berichterstattung ist halt relativ mager leider, ja. Trotz der krassen Sache da. Mehr als 500.000 Menschen aus Kirchen ausgetreten. Ja, das ist immer eine Nachricht für den Christen. ja, im letzten Jahr, in einem Jahr. Also wie viele insgesamt schon ausgetreten sind, weiß ich gar nicht, aber die Zahl von 500.000 Menschen in einem Jahr sind schon eine Menge, ne? Und die Kirchen fürchten um ihren Zulauf oder um ihre. Warum QAnon und Black Lives Matter sind absolut im Aufsteigen. Also du brauchst aber keine Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ja, Abel, du kratzt ein bisschen. Ja, und was ich hier interessant finde, Einbruch bei Steuern. Ich glaube, das ist auch der Punkt, der wirklich den Kirchen wehtut. Dann gibt es halt weniger Geld. Ja, das ist so, warum die Leute das machen, ne? Die Steuern. Das immer für sich ausgeben wollen. Ja. Würde ich den Leuten jetzt gar nicht mehr unterstellen. Ich würde sagen, vielleicht haben die auch einfach keinen Bock mehr auf das Angebot. Wollen lieber Netflix statt katholische Kirche, weil die senden rund um die Uhr. Katholische Kirche immer nur sonntags um 10. Ah, der Mike Schellenberger. Ja, Was hat er uns zu berichten über Greta? Der hat die Greta gescholten. Die hat scheinbar gesagt, dass Demokratie pfui ist und dass Kapitalismus nicht funktioniert. Und er hat einen längeren Thread geschrieben, warum Greta Unrecht hat. Und er wird auch ein Buch dazu schreiben. Und ich mag einfach Content, der halt zeigt, dass FFF halt Humbug ist. Also, ja, da habt ihr es. Ist ein interessanter Thread. Lest euch den in Ruhe durch. The climate and ecological crisis can no longer be solved within today's political and economic systems. That's not an opinion, it's just simple maths. Was möchtest du, Greta? Möchtest du eine Diktatur? Eine Monarchie? Was möchtest du? Ökofaschismus. Oh, das ist eine gute Idee. Ein Punkt, den ja Mike Schellenberger hier sagt, der besonders, den ich auch immer wieder hervorheben würde, ist, hallo, liebe Leute, das, wofür ihr demonstriert, das ist doch schon politischer Mainstream. Ihr demonstriert nicht gegen die Politik, sondern mit gewissen politischen Strömungen zusammen. Und das kritisiere ich ja auch immer, weil ich meine, wenn 100.000 Leute auf die Straße gehen, um für was zu demonstrieren, was de facto Staatsräson ist und in Deutschland praktiziert wird, ist das immer wieder entmutigend, sowas zu sehen. Und hier haben wir eine schicke Grafik vom ECFR, die drei Haupt-Power-Broker in Sachen Iran. Und ich finde das ganz interessant sozusagen, wenn man halt drauf schielt, in Sachen Nukleardeal mit dem Iran, wie das da zustande kommt. Was ich mir manchmal wünschen würde, so eine schicke, hübsche, nette Grafik vielleicht für mein Bundesland oder zumindest für mein Land oder innerhalb der EU mal zu haben, weil irgendwie musste ich mir hier die Informationen immer sehr mühselig zusammensuchen. Und so eine schicke Grafik gibt es von einem Think Tank hinterhergeschmissen für alle möglichen Länder, die unserer Geopolitik im Weg stehen. Und vielleicht musst du da mal bei einem iranischen Think Tank gucken. Sollte ich echt mal machen. Also ich lerne jetzt auch Arabisch, also deswegen. Echt? Ja, ich habe doch den Sonderstream zu ISIS 2.0 vorbereitet und bin mit der Recherche irgendwann nicht weitergekommen und habe autistisch so lange recherchiert, bis ich angefangen habe zu sagen, ich muss die Sprache können. Ach nee. Autismus, also fortgeschrittener Autismus. Ja, da gibt es eine schicke Grafik, wenn du noch etwas weiter runter scrollst. Also es geht darum, wer in Afrika hilft und China und Vereinigte Staaten, Europa weniger, Indien aber auch ganz schön und halt die verschiedenen Länder, wer wie weit unterwegs ist in Sachen Hilfe und Unterstützung. Also und das sieht man halt wieder zwischen China und Vereinigten Staaten. Das wird halt Kalter Krieg 2.0. Also ja. Wir helfen gar nicht. Eine Frage wäre da, was wird denn hier bitte als Donations bezeichnet? Geht es jetzt hier um Materiallieferung oder geht es um die Schuldenerlasssachen? Materiallieferung in Sachen Covid. Have sent funding, supplies and doctors. Steht hier oben. Genau, also das ist nur Covid, also rund um Covid. Ich dachte erst, den Maghreb-Staaten hilft keiner, das ist gemein, aber es geht in der Grafik nur um Subsahara-Afrika. Ach ja, Ägypten. Ich hatte es ja schon mehrmals erwähnt. Hier kommen quasi drei große Themen zusammen. Libyen, Äthiopien und Ägypten. Ägypten ist quasi in der Mitte. So, fangen wir an mit Libyen. Wie ja ich schon berichtet habe, Libyen ist zwiegespalten. Wir haben die Regierung, die sogenannte Einigungsregierung, und wir haben die Haftar-Fraktion. Ich weiß jetzt nicht, wie die mittlerweile heißt. Die Haftar-Fraktion hat ja gerade schon eine militärische Niederlage gegen die GNA, nenne ich es jetzt einfach mal, und die Türkei quasi erlitten. Dass die Ölressourcen jetzt hauptsächlich in der Hand von der GNA sind. Und es wird halt quasi bald eine weitere Offensive folgen. Und wenn halt die GNA die Haftar-Fraktion militärisch platt macht, dann stehen sie an der Grenze zu Ägypten. Und das will Ägypten nicht. Auf gar keinen Fall. Und das ist im Endeffekt so, wenn diese GNA-Fraktion mit Unterstützung der Türkei, so mit und die wird, die beide werden quasi von Ägypten, von der ägyptischen Regierung als Muslimbruderschaft angesehen. Und die Muslimbruderschaft ist ja quasi der Feind der Regierung auch in Ägypten selber und wird in Ägypten ja auch von der Militärregierung unterdrückt. Und es gibt ja auch dauernd terroristische und Partisanenkämpfe in Ägypten. Darüber ist sehr schwierig zu berichten, weil Militärdiktatur halt. Und natürlich, wenn die GNA und die türkischen Truppen dann an der ägyptischen Grenze wären, dann könnten sich da ja quasi die Muslimbruderschaft-Fraktionen vereinen und das würde sehr große Probleme für Ägypten, für die ägyptische Militärdiktatur bedeuten. Und deswegen ist es klar, dass wenn das passiert, dann ja, dann fliegen da die Fetzen. Auf der anderen Seite haben wir Äthiopien. Äthiopien spielt deswegen eine große Rolle, weil die haben ein riesiges Modernisierungsprogramm gefahren und haben einen riesigen Damm gebaut, den sogenannten Renaissance-Damm. Wenn ihr euch noch erinnert, habe ich schon vor einiger Zeit vorgestellt. Und um es kurz zu machen, der Renaissance-Damm wird jetzt innerhalb des nächsten Monats mit Wasser befüllt. Und das wird die Wasserzufuhr des Nils, der Richtung Ägypten fließt, um 30 bis 40% reduzieren. Und das wird zu einer epischen das würde, und so wie es aussieht, wird das in Ägypten zu einer epischen Wasserknappheit führen, so dass, und Ägypten hat schon gesagt, hier, wir können das funktioniert einfach nicht, wir akzeptieren das nicht. Wenn ihr das macht, dann müssen wir dagegen vorgehen. So, also, das ist sehr schwierig und die Äthiopier, die erhalten sehr viel Unterstützung von China. Das heißt, wir hätten Ägypten, die auf der einen Seite gegen die Türkei über Libyen kämpfen und auf der anderen Seite die hätten wir quasi die Ägypter, die gegen die Chinesen kämpfen. So, also sieht im Moment nicht gut aus für Ägypten und da werden wir im nächsten Monat sehen, wie das aussieht. Einerseits, wie gesagt, weil der Renaissance-Damm wird jetzt befüllt. Da werden Fakten geschaffen. Also die äthiopische Regierung hat quasi gesagt, wir machen das jetzt, trotz aller Drohungen, die Ägypten da seit Anfang des Bauprojektes schon ausgesprochen hat. Und ja, Ja, wenn sie es dann da gebaut wird es haben. auf jeden Fall knallen. Also das ist ganz, ganz, ganz schade, dass Und schießen da erstmal das Bauprojekt wieder kaputt, was? international spielt das alles überhaupt gar keine Rolle. Es ist echt schlimm. Da müssten normalerweise UN-Konferenzen und sonst noch was jetzt zu stattfinden, normalerweise. Aber nö. Ja, aber das ist doch eigentlich mit einem gezielten Luftangriff auch geschehen dann wieder, oder? Oder nicht? Ja, Mit dem also wenn ihr Bauprojekt, nächsten ja. Monat nach Ägypten in Urlaub fahren wollt, überlegt es euch gut. Apropos Damm. Ja, das neueste Zensurprojekt in der Volksrepublik China ist, wenn man über den Drei-Schluchten-Damm twittert und die Flutung in Usbekistan, die letzte Woche stattgefunden hat, und die Flutungen, die jetzt teilweise in China stattfinden. Man muss dazu sagen, bis jetzt sind das alles noch kontrollierte Flutungen, geplante Umsiedlungen von Leuten. Natürlich hat es da Toten gegeben, aber es ist noch kein unkontrollierter Dammbruch. Und es ist ein kompletter Nachrichtenbann darüber. Ja, also wenn man in China sein eigenes Video aus seinem Fenster dazu postet, dann wird man von der Polizei festgenommen. Peng. Deswegen gibt es keinerlei wirklich gute Informationen seit ungefähr einer Woche, was da jetzt tatsächlich stattfindet. Aber sagen wir es mal so, die Prognose ist, dass der Drei-Schluchten-Damm wahrscheinlich nicht jetzt wirklich brechen wird. Allerdings, wenn, aber allerdings muss er sehr stark verstärkt werden, sonst wird es nächstes Jahr passieren, wenn es nochmal eine starke Regensaison gibt, wie es jetzt der Fall war. So, und nochmal, es gibt halt einen kompletten Nachrichtenblackout über alles, was damit zu tun hat in China, und allein deswegen ist es berichtenswert, weil das heißt, die Situation ist wahrscheinlich sogar schlimmer, als War das wohl doch nicht so gerade jemand toll berichtet hat. geplant und gebaut, wie wir dachten. Ja, also wenn der Das. Drei-Schluchten-Damm brechen wird, dann kann man nur spekulieren, wie viele Millionen Menschen sterben. Ne? Ja, war Katri Kulmuni, eine finnische Ministerin, die haben ja dann die auch so ein super feministisches Projekt am Laufen mit vielen Ministerinnen und so. Die Dame ist das neue Gesicht der finnischen Politik gewesen, muss man sagen. Ist nämlich rausgekommen, dass sie innerhalb von kurzer Zeit 50.000 Euro oder mehr als 50.000 Euro ausgegeben hat für Medientraining. Also sie hat Staatsgeld genommen und hat damit teure Trainer bezahlt, die ihr das ja, staatsfrauliche Sprechen beibringen sollten. Natürlich ist das Ja. geleakt und die Dame ist zurückgetreten. Angesichts der Summen, die von der Leyen verschwendet hat, das ist aber ein Witz, oder? Ja, natürlich ist es ein Witz. Ich hätte diesen Vergleich auch noch gebracht. Bei uns treten so Ach Leute so. nicht zurück, die werden nach Europa weggelobt. Ja. Also hier zum Beispiel hat sie sich ein One-on-One-Training mit einem ja, Debatten-Coaching Experten geliefert für 700 $, 700 Euro pro Stunde ohne Mehrwertsteuer zum Beispiel und solche Sachen. Ist aber auch irgendwie saudumm, muss ich sagen, sowas zu machen. Und das Geld, wenn du das unbedingt willst, du verdienst viel Geld, Mädchen, dann mach das doch von deinem Geld, oder? Wie wäre es damit? Oder frag, ob vielleicht machen GoFundMe oder so. Ja, aber Feministinnen machen alles besser in der Politik. Frauen machen alles besser in der Politik und Frauen sind sowieso die besseren Menschen. Von der Lanze oder so. Rumänien hat am Dienstag ein Gesetz praktisch auf den Weg gebracht, dass alle Erziehungsanstalten, also Universitäten, Schulen etc. Davon den verbietet praktisch Theorien über Genderidentität als separates Konzept von biologischem Geschlecht zu lehren, also so ein bisschen so ähnlich wie es auch in Ungarn passiert ist. Was ich lustig finde, ist, dass hier in der Überschrift steht, die Studenten sagen, das schickt Rumänien zurück ins Mittelalter. Das Mittelalter muss also so ungefähr Ende des 20. Jahrhunderts geendet haben, weil viel älter ist dieser Blödsinn ja nicht. Ich finde es schon in Ordnung, dass man, ich lehne auch Religionsunterricht ab. Dementsprechend kann man auch Genderunterricht ablehnen und das nicht finanzieren. Finde ich schon richtig von der Regierung, aber gut. Hier wird es natürlich gleich wieder mit Rainbow Flags und allem bebildert, ist klar. Das ist so ein bisschen das, was wir eben in dem Artikel hatten, dass halt Sachen einfach ja, geframed werden als Wahrheit, ja, als wär Gender Studies, als wäre das irgendwie erwiesen und es gäbe überhaupt keine Zweifel daran und es wäre total unwissenschaftlich, das zu verbieten. Wobei Das es ist halt halt. die Quelle für diese ganze Intersektionalität, ne? Ja, aber es sind ja auch alles nur Theorien. Queer Theory, Intersectional Theory, die heißt ja nicht umsonst so. Das ist nicht 2 plus 2 ist 4, sondern das ist 2 plus 2 ist, was ich mir gerade ausgedacht habe. Das kann ruhig weg. Ach ja. San Francisco. If you're going to San Francisco. Ja, San Francisco hat sich mal wieder was Lustiges ausgedacht. Und da, ja, so lustig ist es nicht. Aber worum geht es? Es geht um eine Direktive, die von San Francisco erlassen wurde, dass Hotels im Stadtgebiet, wenn sie offen haben, sogenannten Frontline-Workers kostenlose Unterkunft bieten müssen, natürlich in Absprache mit der Regierung, und dafür kriegen sie dann eine Pauschale von 200 bis 300 Dollar inklusive Verpflegung und so weiter und so fort. Und da geht es ja um Polizisten und Krankenschwestern, Ärzte und solche Leute. Ja, da jetzt diese Kapazitäten nicht so sehr aus, also da gibt es erstmal zwei Arten von Hotels, die einen kleineren Hotels und einige Hotelketten, die offen haben und die sich dieser Direktive quasi unterwerfen, und größere Hotelketten, die einfach sagen, okay, wir lassen unsere Hotels einfach zu. So, ja, das einmal, wie die Hotels darauf reagiert haben. Die Hotels, die offen haben und die diese Leute annehmen, die sind jetzt mit der Situation konfrontiert worden, dass von den Behörden Obdachlose quasi als Frontline-Workers deklariert wurden. Weil während der Covid-Pandemie können die Leute ja nicht auf der Straße sein, man muss irgendwelche Unterkünfte für die finden, und ja, da hat man halt quasi diese Direktive genutzt, weil da ja Kapazitäten frei sind, warum auch immer. Und dieser Artikel, der beschreibt einfach die Szenen von einem relativ renommierten Hotel im Stadtkern von San Francisco, wo halt, ja, die Obdachlosen sich halt so benehmen, wie sie es auf der Straße halt auch gewohnt sind, und auch eine gewisse Anspruchshaltung entwickeln. Und ja, dann hat sich San Francisco mal wieder was Gutes ausgedacht, ja, wo man auch mal nur den Kopf schütteln kann und sich fragen kann, ja, was hat das jetzt gebracht? Nur noch die Hälfte der Hotels haben überhaupt auf, weil die Hotels, die sich leisten konnten, sagen, okay, wir tun uns diesen Stress nicht an mit irgendwelchen Leuten, die Crack rauchen, und wir müssen dauernd die Polizei rufen und sonst irgendwas. Ja, für 200 bis 300 US-Dollar pro Nacht, ich denke mal, ein normales Hotel in San Francisco verdient mit normalen Kunden normalerweise ein bisschen mehr. Ja, allerdings im Gegensatz zu New York soll sich die Situation mit der braunen Soße auf der Straße etwas normalisiert haben. Immerhin etwas. Das hier war ein richtig guter Artikel für geopolitisches sozusagen Gedankengut, also das sozusagen Kulturnation-Framework vorgestellt wird, dass eben Indien und China weniger als Nation, sondern mehr als Kultur begriffen werden können. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Linse, auf die Geopolitik selber zu schauen. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, das ist ein guter Artikel, der geht gerade auch ein bisschen rum, und also das Konzept, weniger als der Artikel selber. Und ja, schaut es euch mal an. Also wenn ihr da reinlest, dann seid ihr mal auf jeden Fall ein bisschen besser informiert. Also da habt ihr es. Ja, und Gamergate war natürlich eine PSYOP, conducted in Cyberspace, also im kybernetischen Raum gegen Frauen in der Spielewelt. Und man hat psychologisches Mikro-Targeting, also Mikro, wie übersetzt man Targeting? Und Mikro-Targeting-Metrics obtained via Facebook und Social Media Plattformen. Also es war eine psychologische Kriegsführung, wo man mit Metadaten von Mikro-Anpeilung. Mikroanpeilung. Genau, die Menschen, die bei Gamergate mitgemacht worden sind, mitgemacht haben, die wurden mikro angepeilt, und das hat man nur gemacht, um Frauen zu schaden. Und es gibt ein Patriarchat oder irgendwie sowas, was dafür verantwortlich ist. Also es ist auch ein ewig langer Thread, aber ich habe pro Woche auch nur so viele Hirnzellen, die ich für progressiven Schwachsinn verbrauchen kann, und ich konnte mir nicht den gesamten Thread durchlesen, weil einfach ich keine Ahnung. Warum macht man einen 139 Tweets langen Thread? Und kein Blog. Ja, hat die Frau schon mal von dem Konzept eines Artikels oder so. Ja. Und der endet ja damit noch nicht. Also. Oh yeah. Mm. Ja, Cyberspace und kommunizierende Röhren und so, alles klar. Man munkelt, diese Frau schreibt immer noch den Genau. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schreiben sie noch Thron. heute. Genauso geht das den Leuten hier bei der Zeit. Mal wieder ein Artikel über Gamergate. Es gibt ja im Moment so eine Geschichte MeToo-mäßig auf Twitch und im E-Sport und so. Und man könnte ja meinen, das hat mit Gamergate gar nichts zu tun, weil es bei Gamergate ja nicht um sexuelle Übergriffe ging und bei Gamergate auch nicht um E-Sport oder Twitch ging. Aber natürlich schafft hier der Autor der Zeit, Eike Kühl, das nicht, an Gamergate vorbeizukommen. Und ich finde es ziemlich lustig, beziehungsweise traurig, wie auch immer man das sehen will. Kein zweites Gamergate heißt der entsprechende Absatz. Gerade in der Game-Szene hatten es Frauen in der Vergangenheit besonders schwer, gehört zu werden. Das bekannteste Beispiel ist die Gamergate-Affäre aus dem Jahr 2014. Damals teilten einige Frauen aus der Branche ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung, was dazu führte, dass sie und ihre Unterstützer schließlich von Trollen, die sich über Plattformen wie 4chan und Reddit organisierten, immer wieder angegriffen und diffamiert wurden. Was halt eine glatte Lüge ist. Jo, Also. die Sache sind hat irgendwie ganz anders angefangen, ne? Nicht mit persönlichen, sondern einfach mit Kritik an den Sachen, mit den Ja, auch Spielen, überhaupt. ganz Also allgemein. es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass Gamergate in irgendeiner Form was mit Erfahrungen über se also von sexueller Belästigung zu tun hatte, wenn man davon absieht, dass natürlich der Zoe-Post, also das, was Aaron Joni damals über seine Beziehung mit Zoe Quinn geschrieben hat, dass das natürlich eine Beschreibung von sexueller Belästigung war. Aber Aaron Joni war keine Frau und auch nicht einige Frauen. Ich habe den Autor darauf hingewiesen, dass das einfach nicht stimmt. Daraufhin bin ich von dem Autor des Artikels geblockt worden auf Mögliche Twitter. Reaktion. Nein, wie geil. Ja, Ich wow. habe der Zeit eine ausführliche Begründung zukommen lassen, warum das einfach falsch ist, warum das einfach gelogen ist, warum er sich das ausgedacht hat. Ich habe von der Zeit seitdem nichts gehört. Ich gehe auch mal davon aus, dass ich nichts hören werde und ich spiele jetzt wirklich ernsthaft mit dem Gedanken, meine erste Presseratseingabe zu machen, weil es mir einfach auf den Sack geht. Inzwischen denken sich die Leute einfach was aus. Hä? In Zukunft wird dann auch Gamergate hat ja damals 39 an der Westerplatte auf die Frauen geschossen und das hat dann den Ja. Zweiten Weltkrieg ausgelöst und was weiß ich, was die sich noch alles für eine Scheiße ausdenken. Also, Ja, und vor allem dann der Text hier. Möglicherweise hat Gamergate dazu beigetragen, dass Frauen in Zukunft sich weniger melden werden, wenn es um Belästigung geht. ja. Wie? Das war ein sehr obskures kleines Ding, was erst durch dieses ganze Drama von solcher Art von Artikel erst aufgeblasen wurde. Die Leute wollten einfach nur Videospiele spielen. So, was willst du eigentlich? Hier wird ja auch nochmal indirekt der Alek Holowka erwähnt. Der spätere Suizid eines beschuldigten Entwicklers hat vor allem zur Kritik an den Opfern geführt. Ich weiß nicht, das Opfer bei einem Suizid ist ja nur eigentlich derjenige, der sich umbringt, weil er gemobbt worden ist. Und nicht die Leute, die völlig, also die haben ja einfach. Weaponized suicide. That's Gamergate weaponizing suicide and decency. Also, ja. Schämt euch, Zeit. Schäm dich, Eike Kühn. Wie ich ihm geschrieben habe, ich könnte nicht mehr in den Spiegel gucken, ohne zu kotzen, wenn ich Journalist wäre und so die Unwahrheit sagen würde. Vor allem, sie können es halt auch nicht lassen. Also Gamergate an sich, die Szene, der Mob, der guten Journalismus haben wollte, ehrbaren, nicht korrupten Journalismus und Rede- und Kunstfreiheit, den gibt es ja kaum noch. Denn der ist ja hier und da an Stellen noch da, aber die richtige Menge, die ist nicht mehr da. Das sind noch vereinzelte Irrlichter, die noch dran hängen, weil immer noch regelmäßig Journalisten so Müll schreiben. Kommen die überhaupt erst noch immer wieder zusammen? Also dieses ganze Phänomen wäre ausgestorben, wenn man nicht drüber reden würde. Und zwar immer nur negativ und herabwürdigend Dinge erfinden, die Wo einfach gar nicht keine wirklich, sind, wo einfach für die Journalie einfach nur zeigt, ich habe keine Recherche außer ja. Wikipedia gemacht und das war's. Also Ja, aber guck mal, das ist genauso wie mit Social Justice Krams. Das geht nicht darum, wirklich mal was zu bewegen, sondern einfach nur rumzumarschieren und die Ideologie selbst weiter zu verbreiten, einfach sie zu fördern, weil die Leute davon profitieren. Man hat ja gesehen an Zoe und ihrer ganzen Clique, dass sie davon wirklich gut Geld machen können mit diesem ganzen Rumgeheule und sich was ausdenken, ja, und dann, wenn halt nichts bewiesen werden kann, dann halt sagen, ja, du kannst einfach Frauen nicht leiden, weißt du? Ja, sich was ausdenken, das sollte dann nicht nur auf Kosten anderer gehen, so, dann ist es vielleicht harmloser, nur so ist es nicht harmlos. Ja, klar, es wäre auch total einfach alles gegessen, wenn da Eigenverantwortung dahinter stehen würde für die Leute. Tut's aber nicht, eben weil wir in einer Gesellschaft leben, die Leuten einfach Glauben schenkt und sehr naiv ist und sie verteidigt, wenn sie Frauen sind und sich belästigt fühlen. Wenn sie einfach nur drüber reden, dass was passiert ist, ist natürlich eine Sache, ja, aber es ist eine ganz andere, wenn sie halt nicht zur Polizei gehen, sondern erstmal auf Twitter gehen. Das, meine Güte, Na, ey. es geht ja noch weiter. Das Narrativ ist ja, sagen wir mal, im Prinzip falsch rum, aber es kommt nicht in Frage, dass man das andersrum auch nur in Betracht zieht. Weißt Ja klar, ja. Und niemand will auch irgendwo annähernd drüber reden, dass das FBI sich mit Gamergate beschäftigt hat und sämtliche, weil es ging da darum, dass es quasi Bombendrohungen gab und Morddrohungen und so. Die haben sich damit auseinandergesetzt und haben nichts gefunden. So, das war im Endeffekt alles fabriziert und fake oder gelogen und sonst wie. Also, Nee, nee, aber also darüber wollen keine reden. die Drohung gab es vielleicht schon, aber es war halt in keiner Weise zu beweisen, dass das halt Unterstützer von Gamergate waren, die diese Drohungen ausgesprochen haben. Und das Ja, ist nun mal juristisch nötig, dass du beweisen kannst, wer das war. Nee, es ist einfach nur noch peinlich, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch einen längeren Diskurs mit der Spieleakademie, eine Computerspieleakademie in München auf Twitter gehabt. Die kommen mir dann mit Quellen wieder, da schüttelst du nur den Kopf. Ashley Lynch ist für die eine Quelle. Das ist eine transsexuelle Aktivistin, die Gamer einfach hasst und die schon bei Gamergate die übelsten Sachen gesagt hat, die sich einen Boxsack besorgt hat und da ein Bild von Vivian James draufgeklebt hat und dann da drauf geboxt hat und das auf Twitter gepostet hat. Oder die Gewalt gegen Breitbartleser propagiert hat und solche Sachen. Und das ist für deutsche Social Justice Heinis halt eine Quelle. Ja, aber weißt du, so kannst du gern so definieren, aber dann ist die Quelle halt scheiße. So, das ist genau dieselbe Argumentation, der ich mich bediene, wo die Leute sagen, ja, du kannst halt Nazi sein, bist halt nur scheiße. So, das ist genau dasselbe Ding. Du kannst genauso gern irgendwelche Quatschquellen verwenden, ist halt nur Müll. Und wenn dir Leute sagen, das ist Müll, sollte deine Reaktion nicht als Journalist sein, irgendwie, ich block dich oder sei doch still, du Frauenhasser, sondern zu sagen, okay, was hast du denn für Gegenquellen? Zeig mal. Weißt du? Meine So, aber. Quellen wurden mir dann, die seien nicht neutral, meine Quellen. Da habe ich dann Ah, sehr okay. gelacht. Ja, genau. Deine Quellen seien nicht neutral. Aber Genau. Ashley Was waren Lynch deine ist eine Quellen? neutrale Quelle. Ich habe einen Artikel von deepfreeze.it und die Untersuchung von Brad Glasgow und Chris Ferguson Ja, gehabt. klar, das ist überhaupt, das sagt überhaupt nichts aus. Einfach eine Untersuchung von den politischen Ansichten der Leute, die in der Gamergate-Bewegung dabei waren, damit man überhaupt schauen kann, hey, wie realistisch ist denn das, dass die alle Frauenhasser sind? Ich meine, Aber ein oh. deutscher Gaming-Forscher hat sich heute auch mit Chris Ferguson dann im Nachgang unterhalten. Er hat gemeint, ja, du glaubst doch selber nicht, dass halt die Extremisten von Gamergate sich als Extremisten outen würden in so einer Studie. Ja? Also. Das ist das Lustige. Ein Extremist will als Extremist gesehen werden. Also, natürlich outen die sich in Studien. Also, das ist kernbehindert. Ja, vor Also, allem, weil es eine anonyme Studie war. Es wäre also völlig egal gewesen. ja, ich habe so viel über Terrorsuspects bisher gelesen, wo du auch richtig die Leute interviewst und alles, wo Leute, die halt wortwörtlich staatsgefährdende Straftaten vorbereiten, Forschern zugänglich Sachen antworten. Also das, was an Terrorliteratur vorhanden ist, an wissenschaftlicher, da gibt es zu genügend. Also das ist doch, ich meine Güte. Also Das ist ein super Übergang zu dem Artikel von der Zeit Online. Hier Gaming-Szene, sie schweigen nicht länger. Belästigt, begrapscht, vergewaltigt. Hunderte Frauen berichten über sexuelle Übergriffe in der Gamer-Szene. Ist das der Anfang ihrer MeToo-Bewegung? Überfällig wäre sie. begrapschten Ja. Spiel oder wie? Nee, nee, Ja. es gibt ja, wir wissen doch alle, dass es diese Leute gibt. Nur wir wissen auch alle, wer der Großteil dieser Leute sind, nämlich sogenannte Allies, sogenannte feministische Männer, sogenannte Games-Journalisten. Es gibt ja genug von denen, die im Nachgang von Gamergate als Sexpest geoutet worden sind. Aber das ist auch eine nicht neutrale Quelle, die Liste mit den Leuten, die geoutet wurden. Wie ich so schön sage, you can't spell allies without lies. So, ha. Das ist halt echt einfach cringe, dass du es wirklich schon voraussehen kannst. Wenn irgend so ein Gamer-Ally-Journalist sich da gegen Gamergate ausspricht und für Frauen, weißt du, gib denen so ein paar Monate und dann kommt so ein Apology-Post dafür, dass er es einsieht, was er gemacht hat, war falsch. Und oje, oje. Ja. Googelt einfach Airports Law, dann wisst ihr, wovon wir reden. So, und hier haben wir nochmal was zum Abschluss, was Optisches für euch. Bio-Leninismus in Aktion. Calvin Klein Posterwand 2009 versus Calvin Klein Posterwand 2020. Jeder kann sich seinen Teil dazu denken. Ich glaube nicht, dass das Schönheitsideal auf der Welt sich verändert hat, um ehrlich zu sein. Nee, warte. Das ist doch dieselbe Frau. Ja. Die hat einfach sehr viele Veränderungen durchgemacht im Leben. Das ist ein Vorher-Nachher-Bild. Du meinst Blackfacing, oder? Oh, groß. Super. Also, ja. Was soll man da noch sagen, außer Kulturmarxismus? Ja, ich fand ja auch bei den Spielen, dass da die Frauen doch schon, ja, wie soll man sagen, schwer geschwächelt haben, was die Weiblichkeit angeht. Ja, haben sie ziemlich rausgemacht überall, ne? Nicht nur bei Lara. Das erinnert mich irgendwie an Idiocracy, muss ich sagen. Total. Das ist ja vielleicht auch die ganze intersektionale Quatschtheorie da, die sich so an sowas erinnert. Ne? Dann lässt man sich nicht überzeugen, dass man mit Wasser Pflanzen züchten könnte. Da muss es Gatorade sein, da ist ja mehr Power drin. Ne? Das ist auch wahr, aber das ist ja logisch. Also so kommt es mal auch vor. Elektrolyte. Ja. Hey, aber können wir uns mal bitte auf wichtigere Nachrichten konzentrieren? In Animal Crossing, da in dem neuesten Update, kann man schwimmen gehen. Ja. Das ist wichtiger, ja. Hier, geht in den Wald, geht schwimmen. Genau, besser in den Wald gehen und beim nahegelegenen See bei dem schönen Wetter ein bisschen planschen. Oder man legt sie auf die Wiese und dann kann man auch auf dem Handy Animal Crossing spielen. So lautet die Devise, ne? Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Allerdings das nicht gehen, zerschmettert das aber mit Anlauf. Der so kann es nicht weitergehen. Das ich habe noch eine allgemeine Frage. Wenn politische Korrektheit auf der linken Seite stattfindet, haben wir dann auch patriotische Korrektheit auf der rechten Seite und freiheitliche Korrektheit bei den Liberalen? Ja. Das ist mir zu kompliziert. Okay. Dann Christentum gleich Marxismus. Abel, Gegenfrage. Ist der Wald die Keimzelle der Selbstreflexion? Ja. Das aber auf jeden Fall. Ja, das unterstütze ich auch. Und Teil von Gorilla Warfare. Wir geloben Besserung, was unseren Sound angeht. Heute war wirklich ein Chaos. Ja, heute war schlimm. Tut uns leid. Also wir schwören danach, dass wir das besser hinbekommen. Weil ach, warte, das war gerade alles live? Ja. Ah, okay, verstehe. Ich dachte, das war nur so der Vorstream. So. Nein, wir müssen ein besser werden. Also. Wir wünschen euch eine schöne Woche und lasst euch nicht ändern. Quote in den Köpfen. Klickt mal auf Like und spendet uns ein Abo, sagt man auch mal zum Schluss. Ne? Genau, ja. Geht auf thatsafespace.net, ja, ist wichtig. Zensur ist böse. Miete pro Kopf. Ja. Miete pro Kopf. Turn off that pesky Adblock. Schaut euch auch Mammons Kanal an, Mammon Magazin. Vielleicht wissen ja manche Leute gar nicht, dass der Mammon auch einen eigenen Kanal hat mit schönen Videos. Mammon Magazin. Wir sollten das vielleicht mal eintragen unter die Videos. Macht's gut. Ein paar Haut rein, Leute. Tschüss. Jojo, gute Nacht. Tschüss. Kindergeschrei im Hintergrund. Was war da für ein Baby? Wessen Baby war das?